Hinten heißt es, ich werde nicht gut gehört, aber vielleicht rede ich einfach nur lauter. Ist jetzt besser? Okay, ich bin Gregor, Mitglied bei Platypus. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen hier. Und erstmal sorry, dass es relativ dünn und dunkel ist. Aber wir kommen irgendwie durch. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von der auch gleich Teilnehmerinnenlisten rumgereicht werden. Wenn ihr euch da eintragen könntet, zwecks Abrechnungskram und so weiter, wäre das super. Vielleicht kurz zu Platypus. Platypus ist 2006 als Organisation in Chicago gegründet worden, im Zuge des Niedergangs der Anti-Irak-Kriegsbewegung, in der in den USA viele Linke aktiv waren, aber die nach 2004 in eine Krise geriet und schließlich verschwunden war. Und wir dachten uns bei der Gründung, dass der Zustand, der gegenwärtige Zustand der Linken mal reflektiert werden sollte, weil die Linke politisch, gesellschaftlich wohl einen ziemlichen Tiefpunkt erreicht hatte in diesem Moment, auch international. Und wir haben uns zur Mission gesetzt, diese Krise der Linken zu reflektieren über Podiumsdiskussionen und sonstige öffentliche Events, für die wir Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Strömungen einladen. Und wir geben auch monatlich das Platypus Review heraus, das ihr hinten euch noch nehmen könnt. Das ist umsonst zum Nehmen da. Neben der Rosa-Luxemburg-Liste werden wir noch Kontaktlisten von uns rumreichen, falls ihr irgendwie Interesse habt an weiteren Veranstaltungen, irgendwie auf dem Laufenden gehalten zu werden. Da könnt ihr euch eintragen. Wir haben sonst noch freitags, jetzt wo das Semester zu Ende geht, ja bald nicht mehr, aber wir haben auch jedes Semester einen Lesekreis, in dem die Geschichte des Marxismus und der radikalen bürgerlichen Theorie vor Marx reflektiert wird. Schließlich gibt es jeden Mittwoch um 16 Uhr im Campus Westend im Café Anna Blume unsere wöchentlichen Coffee Breaks, in denen wir uns über verschiedenste Themen, die gerade den Leuten unter den Fingernägeln sind, ich hab's nicht so mit Redewendungen, diskutieren. Morgen um 16 Uhr laden wir euch alle recht herzlich dazu ein, da vorbeizukommen. 16 Uhr im Café Anna Blume im Campus West, IG Farbenhaus. Dort werden wir die heutige Veranstaltung reflektieren und so weiter. Also ihr seid recht herzlich eingeladen. Und zum heutigen Thema noch ganz kurz. Der Anarchismus und der Marxismus entstammen beide demselben historischen Schmelztiegel, der industriellen Revolution, den gescheiterten Erhebungen von 1848 und 71, einem schwachen Liberalismus, der Zentralisierung der Staatsgewalt, dem Aufstieg der Arbeiterinnenbewegung und dem Versprechen des Sozialismus. Sie sind unser revolutionäres Erbe. Alle maßgeblichen radikalen Bewegungen der letzten 150 Jahre waren darum bemüht, die Bedeutung des Anarchismus und des Marxismus für die jeweilige Situation nutzbar zu machen. Davon scheint sich unser historischer Moment nicht zu unterscheiden. Beide politischen Strömungen sind auf verschiedene Weise aufgegriffen worden. In den weltweiten Besetzungen von öffentlichen Plätzen in jüngster Zeit zeigt sich folgendes Muster zum Beispiel. Marxistische Theorie, verstanden als eine politisch-ökonomische Kritik des Kapitalismus, wird herangezogen, um die Welt zu interpretieren, während anarchistische Praxis, verstanden als ein antihierarchisches Organisationsprinzip, das auf den sofortigen Beginn revolutionärer Umgestaltung pocht, die Welt verändern soll. Und oft werden Anarchismus und Marxismus als abstrakte Konzepte aufgegriffen, jedoch ohne dass geklärt wird, wie es um die Voraussetzungen radikaler Politik bestellt ist, wie Taktik und Strategie aufeinander zu beziehen sind oder um welches gesellschaftsutopische Ziel es eigentlich letztlich geht. Um als Linke in der aktuellen historischen Situation zu handeln, wollen wir Bilanz ziehen aus den Auseinandersetzungen zwischen Anarchismus und Marxismus während der letzten 150 Jahre. Die historischen Erfahrungen, die die Ideen des Marxismus und des Anarchismus maßgeblich geprägt haben, müssen aufgearbeitet und entfaltet werden, sollen sie uns heute als Orientierungspunkte dienen. Inwiefern repräsentiert der Rückbezug auf Anarchismus und Marxismus ein authentisches Engagement und inwiefern die Wiederkehr eines Gespenstes, wie Adorno das formuliert hatte? Wo stehen wir heute nach den vergangenen Kämpfen? Welche Formen stehen uns theoretisch wie praktisch zur Verfügung, um den gegenwärtigen politischen Problemen zu begegnen? Zum Ablauf des heutigen Abends, die Referenten werden in der Reihenfolge, wie ich sie gleich vorstelle, einen Eröffnungsinput halten, das so zwischen 12 und 13 Minuten dauert. Danach gibt es noch für die Referenten eine Möglichkeit, auf die Beiträge der anderen einzugehen. Das wird nochmal zwischen 2 und 3 Minuten dauern. Und dann wird das Plenum für euch eröffnet für Diskussionsfragen. Da vorne ist das Diskussionsmikro, da könnt ihr euch dann einfach, wenn sich's abzeichnet, dass wir zur Fragerunde kommen, einfach in der Reihe aufstellen. Und also zu den Referenten eine noch kurze Vorstellung, wie gesagt, in der Reihenfolge, wie sie gleich referieren werden. Jürgen Mümken, ganz außen, geboren 65, hat Architektur an der Gesamthochschule Kassel studiert, mit den Schwerpunkten Knastarchitektur, Wohnungspolitik, Macht und Raum. Er arbeitet derzeit als Digitaldrucker und Anfang der 1980er Jahre wurde er durch die Friedensbewegung politisiert. 83 kam er dann mit dem Anarchismus in Berührung. In den 90er Jahren war er dann schließlich in der autonomen Bewegung mit dem Schwerpunkt Antifa aktiv. Seine Arbeitsschwerpunkte der letzten Jahre sind anarchistische Theorie in der Postmoderne unter Berücksichtigung des philosophischen Werkes von Michel Foucault, sowie des Postanarchismus, der Kritik neoliberale Subjektivität, der Geschichte der Wohnungspolitik, Stadt, Raum und Macht. Seine Veröffentlichungen sind unter anderem Freiheit, Individualität und Subjektivität, Staat und Subjekt in der Postmoderne aus anarchistischer Perspektive, Kapitalismus und Wohnen, ein Beitrag zur Geschichte der Wohnungspolitik im Spiegel kapitalistischer Entwicklungsdynamik und sozialer Kämpfe, die Ordnung des Raumes, Foucault, Biomacht, Kontrollgesellschaft und die Transformation des Raumes und als Herausgeber von Anarchismus in der Postmoderne, Beiträge zur anarchistischen Theorienpraxis und zusammen mit Siegbert Wolf, Antisemit, das geht nicht unter Menschen, anarchistische Positionen zu Antisemitismus, Zionismus und Israel, alle in der Edition AV erschienen und hinten auf dem Büchertisch auch erhältlich. Dann als zweites wird, sitzt hier in der Mitte, Henning Mecherle referieren. Er ist seit seinem 17. Lebensjahr politisch aktiv. Derzeit ist er organisiert in der Deutschen Kommunistischen Partei, im VVN BDA, in der Roten Hilfe sowie in der Freundschaftsgesellschaft BAD Kuba. Er hatte Politikwissenschaft studiert und ist beschäftigt als Computertechniker in einem Betrieb des Bildungssektors, wo er auch Betriebsratsvorsitzender ist und er ist Mitglied bei Verdi. Und zuletzt, zu meiner unmittelbaren Rechten, Peter Biel. Er lebt als freier Journalist mit seiner Familie im Umland von München und veröffentlicht regelmäßig in den Zeitschriften Jungle World, konkret Rechter Rand, IZ3W. Antifaschistisches Infoblatt und Lotta. Er ist seit 1980 politisch aktiv in außerparlamentarischen Gruppen im Bereich Anti-Atom, Antifa, Antimilitarismus, Antirassismus, Ökologie, Bürgerrecht und Schule. Von 1980 bis 1991 war er Mitglied der Grünen, von 1991 bis 2003 Mitglied der ökonomischen Linken. Ja. Redakteur war dann schließlich, er war noch Redakteur bei der Zeitschrift Ökolinks zwischen 1990 und 99 und ist ebenfalls Mitglied der Gewerkschaft Verdi. Seine Buchveröffentlichungen sind, hinten ist auch ein Büchertisch, auch da könnt ihr euch an seinen Büchern bereichern. Alle Macht den Räten, Rosa Luxemburg, Räte Demokratie und Sozialismus, Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister, die Anthroposophie, Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik. Und vor 2 Jahren ist erschienen Schwundgeld, Freiwirtschaft und Rassenwahn, Kapitalismuskritik von rechts, der Fall Silvio Gesell. Und in der Ausgabe des Platypus Review Nummer 60 hat er auch das Buch Schulden von David Graeber rezensiert, kritisch. Und damit übergebe ich jetzt auch endgültig an Jürgen. Also, versteht ihr mich? Also zu meiner Person ist ja schon einiges gesagt worden, aber ich will vielleicht nochmal dazu sagen, das, was mich letztendlich zum Anarchismus getrieben hat, das war das Agieren der DKP in der Friedensbewegung. Die Frage ist ja immer das Verhältnis von Anarchismus und Marxismus, was ja ein ganz schwieriges ist. Philipp Kellermann, der Bücher rausgibt mit dem Thema feindliche Brüder, ich glaube, der beschreibt das ganz recht. Irgendwo hängen wir ganz eng miteinander zusammen. Es gibt größere Schwierigkeiten, Spaltungen, nicht nur die das mit der Ersten Internationale und Bakunin, sondern auch ein noch dramatischer Ereignisse, die ich eigentlich nur mit drei Worten beschreiben muss. Die heißen Kronstadt, Ukraine und Spanien. Was für viele meiner Mitanarchisten und Anarchistinnen immer auch bedeutet, dass sie eigentlich mit Marxisten und Kommunisten gar nichts zu tun haben wollen, bis heute nicht. Meine persönliche Einschätzung ist ein bisschen anders. Also zum einen benutze ich marxistische Theorie einfach, um die Gesellschaft für mich zu erklären, bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, und sehe da auch bestimmte marxistische Theorien für mich persönlich an Bedeutung. Zum anderen hege ich natürlich auch eine gewisse Skepsis gegenüber gegen den Parteimarxismus, und deswegen sind mir eher dann so politische Strömungen wie der Operaismus oder wie der Open Marxism dann schon sympathischer als die Strömungen, die sich nach ihren Ikonen benannt haben. Was wir Anarchisten ja nicht tun. Wir nennen uns ja nicht nach unseren vermeintlichen Ikonen. Ich hatte ja immer persönlich gehofft, nach den Ereignissen 89-90, dass ich das mit dem Marxismus so ein bisschen erledigt hätte, zumindest als Bewegung. Und es zu einer Renaissance des Anarchismus kommt, aber dem ist nicht so gewesen. Es gibt natürlich seitdem natürlich kritische Auseinandersetzungen innerhalb des Marxismus mit den Ereignissen vor 89. Das will ich gar nicht bestreiten. Zum anderen hat sich ja seit 68 ein bisschen das entwickelt, was eben schon im Vorwort gesagt wird, dass auf der einen Seite so eine gewisse marxistische Theorie befürwortet wird, auf der anderen Seite aber doch in breiten sozialen Bewegungen eine anarchistische Praxis. Das kann man schon so sagen. Was sich meiner Meinung nach aber dazu heute entwickelt hat, heute gibt es sogar eine anarchistische Praxis, ohne dass man weiß genau, was dahinter steckt. Also gerade bei Occupy und anderen Bewegungen, also dass sich die anarchistische, das was man anarchistische Praxis nennt, antihierarchischen Organisationsformen und so weiter, sich auch dort heute zu finden ist, wo die Leute sich eigentlich gar nicht mehr irgendwelchen politischen Strömungen zuordnen wollen und es dort sicherlich eher auch die Möglichkeit ist, heterogene politische Vorstellungen der einzelnen Leute dann besser zu handeln ist, wenn man bestimmte basisdemokratische Strukturen verwendet. Deswegen gehöre ich nicht zu denen, die wie Uri Gordon, der mehr oder weniger alle Organisationen und Initiativen, die sich basisdemokratisch, antihierarchisch organisieren, der anarchistischen Bewegung zurechnen, sondern ich gehöre zu denen, die sagen, Anarchist ist für mich der sich auch als solcher selber versteht. Also ich möchte niemanden vereinnahmen, und deswegen sehe ich leider nicht so die große Renaissance des Anarchismus. Das hat vielleicht damit zu tun, und das ist vielleicht auch eine Notwendigkeit bei uns. Kannst du ins Mikro? Ach so, Entschuldigung. Und das betrifft sicherlich auch den Marxismus wie den Anarchismus genauso, dass wir uns mit unseren Klassikern ein bisschen kritischer auseinandersetzen müssen. Nicht alles, was sie vor 50, 100 oder 150 Jahren geschrieben haben, ist heute noch gültig. Vieles war auch schon damals nicht gültig, und eine Notwendigkeit, und da habe ich auch immer so ein bisschen mein Anliegen drin gesehen, die Beschäftigung mit einer Erneuerung einer anarchistischen Theorie und Praxis auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit, so wie das mal jemand gesagt hat, man kann den Kapitalismus nicht ohne Marx verstehen, aber den Neoliberalismus, da braucht man schon Foucault dazu. Und genauso geht es um bestimmte andere Dinge. Das müssen wir einfach daran setzen, sie zu erneuern. Dabei bleibt immer noch die schwierige Frage, das Verhältnis von Anarchismus und Marxismus, die Zusammenarbeit, kann man das, geht es, wie können beide Strömungen miteinander zusammenarbeiten oder auch nicht. Ich habe häufig erlebt in Diskussionen, dass es selten eine Diskussion auf Augenhöhe gab. Man hat immer das Gefühl, von vielen Marxisten und Marxistinnen wird man als Anarchist nicht so ganz ernst genommen, und auf so einer Ebene ist natürlich auch schwierig, eine Diskussion zu führen. Ich will das jetzt nicht so sagen, dass das immer und bei allen der Fall ist. Da habe ich natürlich auch schon andere Erfahrungen gemacht. Aber man merkt es immer wieder, auch wieder in Veröffentlichungen, wo man merkt, dass Leute gewildert im Anarchismus haben, aber die es auf gar keinen Fall erwähnen, wie John Holloway in seinem Buch Die Welt zu verändern, ohne die Macht zu erobern, was natürlich eine Hinwendung zu anarchistischen Analysen und Praxis ist, was er aber so nicht in dem Buch nicht zugibt. Deswegen wäre dann natürlich vonnöten, erstmal zu gucken, welche Strömungen oder welche Anarchismen mit welchen Marxismen überhaupt zusammenarbeiten können oder auch nicht, weil wir dürfen nicht so tun, als wäre ja weder der Marxismus noch der Anarchismus ist eine homogene Strömung, eine einheitliche. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich mit das, was sich als Individualanarchismus nennt, persönlich nichts zu tun habe. Ich eher zu dem Teil des Anarchismus zähle, der sich aus der Arbeiterbewegung entwickelt hat, wie in Deutschland sich ja so ein Großteil die anarchistische Bewegung aus der Arbeiterbewegung entwickelt hat, aus der Opposition in der SPD nach der Abschaffung der Sozialistengesetze, die Leute aus der SPD und den Gewerkschaften ausgetreten sind und dass die Wurzel der anarchistischen Bewegung war. Drei Namen nur, Johann Most, Rudolf Rocker und Gustav Landauer stehen dafür. Die Marxisten haben sich dann erst 1819 diesen gleichen Schritt gemacht. Bin ich schon? Ach so, Entschuldigung, es ist für mich ein bisschen ungewohnt, ein Mikro zu halten. Ich habe noch, das ist ja schön. Eine Frage, die man uns gestellt hat, die wir heute beantworten sollten oder einarbeiten sollen, heißt, gibt die Geschichte dem Anarchismus oder dem Marxismus recht oder etwa keiner der beiden Traditionen? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Wenn man sich den Stalinismus anguckt, dann könnte man natürlich sagen, dass die Geschichte dem Anarchismus recht gibt. Aber andererseits muss man aber auch dazu sagen, dass wir Anarchisten selten die Gelegenheit hatten, zu zeigen, wie wir eine Gesellschaft gestalten können. Aber trotzdem ist es immer noch wichtig, weil die Kritik an bestimmten Formen oder Ausformungen, wenn marxistische Strömungen die Macht erlangt haben, haben Anarchisten schon immer vorher erkannt. Und ich würde sagen, immer, wie ich schon gesagt habe, voneinander lernen, ohne auf eine Art und Weise des Rechthaberischen, sondern dass es darum geht, eine Weiterentwicklung hinzukommen, denn es ist völlig klar, sollte es jemals die Perspektive auf eine gesellschaftliche Veränderung geben, dann wird keine Subströmung der radikalen Linken dies alleine machen. Und sollte dies wieder versucht werden, wie im Oktober 1917, dann wird es auf jeden Fall in einem Debakel, in einer Katastrophe enden, genauso wie es 1917 geendet ist. Wir müssen endlich sowohl das Religiöse aus der radikalen Linken vertreiben, und damit meine ich, das Religiöse in der radikalen Linken ist für mich der Wahrheitsanspruch, mit dem alles andere immer niedergemacht wird. Links- und Rechtsabweichler und was es nicht alles gibt in allen Strömungen, Spaltungen an ganz fragwürdigen Differenzen, auch in den eigenen Reihen. Es geht darum, eine Theorie zu entwickeln oder Theorien zu entwickeln, die es uns erlaubt, die gegenwärtigen Gesellschaften zu analysieren, auf Gefahren hinzuweisen, sei es die Entwicklung des Kapitalismus, sei es bestimmte Strukturen, Strömungen. Und es geht vor allen Dingen darum, zu fragen, warum der Kapitalismus bei dem ganzen Scheiß über 150 Jahre funktioniert, was meiner Meinung nach die eine Ursache hat, nämlich die freiwillige Knechtschaft der Menschen und wie genau diesen Schlüssel, wie wir dies brechen, leider bis heute nicht gefunden haben. Und dies müsste auch die Aufgabe sowohl unserer Theorie als auch unserer Praxis sein. Das sind ungefähr 3 Minuten. 3 Minuten habe ich noch. Wo? Super. Die andere Frage ist, dass es ja so viele Bewegungen wie Occupy und andere gegeben hat, die immer wieder auftauchen, die von der radikalen Linken manchmal gar nicht inszeniert worden sind, die einfach entstehen und wir uns diesen Bewegungen anschließen, ist immer die Frage, in welcher Form und wie. Und da habe ich auch, beobachte ich auch immer wieder die Tendenz gerne, dass man solche Bewegungen, anstatt nur an ihnen teilzunehmen oder ein Teil davon zu sein, diese kritisch zu begleiten oder wie auch immer, dass man sie instrumentalisierend. Ich war mal über einige Jahre Hartz-IV-Empfänger und habe somit auch gedacht, ich nehme in Kassel an den Hartz-IV-Protesten teil, an diesen habe ich aber nur einmal gemacht, weil dann schon beim ersten Mal klar war, dass eine Organisation das Heft in die Hand genommen hat und die Massen manipuliert, leider. Und leider war es dann, wie ich feststellte, nicht nur in Kassel so, sondern die gleiche Gruppe, die MLPD, die es nur nicht in Kassel getan hat, sondern in vielen Städten, indem sie sich als neutralen Nichtparteimitglieder die erannten. Dies ist kein Stil, kein Umgang mit sozialen Bewegungen, mit Kämpfen, und so kann man nicht miteinander umgehen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn wir uns an Kämpfen beteiligen, die nicht von uns kommen, wo wir nur ein Teil von sind, dass man halt dort einen anderen Umgang entwickelt, als den Bewegungen zu instrumentalisieren oder nur als Rekrutierungsfeld für das eigene, für die eigene Gruppe, Initiative oder was auch immer zu finden. Das sind auch die Auseinandersetzungen, die mich geprägt haben in den 90er Jahren als Teil der autonomen Antifa, immer wieder mit Organisationen zu tun zu haben, denen es in den ganzen Kämpfen immer nur darum ging, Leute abzufischen, wo dann ein paar vielleicht von dann Mitglieder werden. Jetzt habe ich noch eine Minute. Die will ich gar nicht rausschöpfen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, und gebe dann das Mikro weiter zu meinem. Ja, also ich mache dann. Ja, ich mache dann mal weiter. Also wir haben im Vorfeld 6 ziemlich umfangreiche Fragen bekommen. Die werde ich jetzt, glaube ich, nicht alle abarbeiten können, aber ich werde mich ein bisschen bemühen. Als Voraussetzung zunächst mal. Ich bin ja, trete ja hier sozusagen als Vertreter des orthodoxen Marxismus aus, so habe ich es zumindest verstanden, dass das hier meine Rolle ist. Und insofern vielleicht nochmal eins vorweg. Ich will mich gar nicht so sehr auf die Geschichte kaprizieren, also jetzt fragen, war Kronstadt hübsch oder war es weniger hübsch oder wie war es in der Ukraine oder wie war es in Spanien, sondern ich denke, es ist eine ganz zentrale Frage. Was ist das zentrale Ziel marxistischer Theoriebildung oder marxistischer Methode? Es geht erstens mal um die Analyse kapitalistischer Verhältnisse und es geht um ihre Umwälzung. Und das, was in der Sowjetunion war, ich denke, das ist nochmal ein spezielles Thema. Das hat was mit der russischen Geschichte, hat viel mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun. Das wird aber gar nicht so sehr mein Thema sein, sondern ich glaube, wir müssen erstmal ein Stück weit rekapitulieren, meiner Ansicht nach, wie die Linke im Moment dasteht. Und ich glaube, da müssen wir zurück in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo wir ja zumindest in Deutschland oder in der ganzen Welt im Zuge der Oktoberrevolution eine sehr starke militante Arbeiterbewegung gehabt haben. Und gleichzeitig, wenn man sich die Reaktion der Kapitalseite anschaut und sich Denkschriften der damaligen Zeit anschaut und sie mit den heutigen Denkschriften vergleicht, würde man sofort feststellen, oder wenn man das Datum wegnimmt, würde man sich fragen, ja, ist es jetzt 1920, 22, 23 oder ist es 2013, 2014? Und die Frage, ob eine revolutionäre Bewegung, wie man sie beurteilen soll, ja, denke ich, das hängt wesentlich davon ab, nicht von der Bewegung, sondern es hat was mit soziologischen und politischen, historischen Bedingungen zu tun, warum eine bestimmte Bewegung geschichtsmächtig wird oder nicht. Und ich glaube, es hat nicht sehr viel damit zu tun, ob eine Bewegung besonders brutal, besonders unsympathisch oder besonders trickreich ist, sondern es hat was mit Geschichte und Soziologie zu tun. Und wenn wir uns die Entwicklung angucken, der Faschismus hat in vielerlei Hinsicht, war es ein Bruch. Er war aber eine Reaktion auf eine Krise des Kapitalismus, die schon in den 20er Jahren evident war. Und zwar eine Überproduktionskrise, eine Krise, die wir heute auch haben, aber der Krieg, der Zweite Weltkrieg, hat im Prinzip so eine Art retardierendes Moment eingeschoben, wenn man so will, nämlich diese sogenannte Wirtschaftswunde, war ja zunächst mal nichts weiter als eine Möglichkeit für, ich will es mal fordistischen Kapitalismus nennen, sich im Prinzip eine Weile auf neuer Basis zu akkumulieren und damit verbunden, war aber auch gleichzeitig durch den Faschismus mitbedingt eine Bewegung in der teilweise zerstörten Arbeiterbewegung, zu sagen, naja gut, bevor wir wieder niederkartescht werden, ist immer noch eine schlechte bürgerliche Demokratie, ist immer noch besser als Faschismus. Und ich denke, das darf man nicht vergessen, wenn man die Entwicklung nach 1945 in Augenschein nimmt. Und dazu kommt, dass mit diesem sogenannten Wirtschaftswunder, einer scheinbaren Renaissance des fordistischen Kapitalismus, auch ein Versprechen verbunden war. Dieses Versprechen richtete sich vor allem an die Mittelschichten. Dieses Versprechen sah folgendermaßen aus: sei fleißig, strebsam und dann wird was aus dir und der soziale Aufstieg ist gesichert. Und da bin ich bei 1968. 1968 wird ja normalerweise interpretiert als ein eine Renaissance der politischen Linken, was es auf der einen Seite war. Aber die Frage stellt sich, was war die Ursache dieser Bewegung? Und ich denke, wenn man sich die Metropolen anschaut, also Westeuropa jetzt namentlich, dann hat die Mobilisierung der Mittelschichten was etwas damit zu tun, dass sie vor allem dieses Versprechen nicht mehr eingelöst sahen. Gleichzeitig haben wir die Zeit der Entkolonialisierung, wir haben die Zeit des Kalten Krieges und wir haben natürlich in Abgrenzung zu der restaurativen Phase nach 1945 eine Renaissance linker Theoriebildung und damit sowohl des Marxismus wie des Anarchismus. Ich denke, das ist eine relativ wichtige Angelegenheit an der Stelle. Relativiert aber auch die Rolle von 1968 ein Stück weit. Weil im Kern ist der revolutionäre Elan der 20er Jahre natürlich nicht mehr vorhanden. Und viele Debatten, die dann in den 70er Jahren unter dem Stichwort K-Gruppenentwicklung dazu führen, dass es zu so einer Art Sektiere oder sagen wir mal, ja letztlich Sektierertum heißt an der Stelle ja eigentlich nur, man hat eine Theorie, die mit der Realität nicht mehr übereinzubringen ist. Und die anarchistische Bewegung, die in Deutschland, glaube ich, sehr stark in der autonomen Bewegung ein Stück weit aufgegangen ist, war eine Reaktion darauf. Und ganz wichtig scheint mir dieser Bruch von 1989 zu sein, weil der Untergang der Sowjetunion, der realsozialistischen Länder, hat eben nicht nur für die orthodoxen Kommunisten, die mit der Moskau immer eng verbunden waren, eine Bedeutung gehabt, sondern die gesamte Linke ist in sich zusammengebrochen. Und damit einhergegangen ist es, dass große Teile oder ich glaube zwei Generationen von politischen Aktivisten faktisch traditionslos aufgewachsen sind, also faktisch sich am eigenen Haarschopf auf den Sumpf herausgezogen haben. Und das hat etwas damit zu tun, dass meiner Ansicht nach weder der Marxismus noch der Anarchismus bei der heutigen Linken als Gesamttheorie eine Rolle spielt, sondern ich glaube, die meisten politischen Aktivisten heute, das hat, wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit irgendeiner moralischen Schuldzuweisung zu tun, sind überwiegend von so einer Art Patchwork-Philosophie geprägt. Im Prinzip werden verschiedene Ideologien zusammengenommen und quasi als politische Handlungsorientierung genommen. Das wurde ja auch am Anfang gesagt, okay, auf der einen Seite politische Ökonomie des Marxismus und auf der anderen Seite Praxis, die sich teilweise aus der direkten Aktion ableitet. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch eines unserer zentralen Probleme an der Stelle, dass die Frage, wie kann ich überhaupt eine Organisation schaffen, ja, oder wie muss ein Organisationsmodell aussehen, was diese Umwälzung der herrschenden Verhältnisse ins Werk setzen könnte, da müssen wir erstmal zurückgehen, was heißt zum Beispiel marxistisches Organisationsverständnis und welche Quelle hat es eigentlich? Und der Hauptunterschied zum Anarchismus an der Stelle ist, der Anarchismus verzichtet theoriebedingt auf die Frage nach der Übergangsgesellschaft. Nicht, dass er diese Frage überhaupt nicht stellt, aber sie spielt systematisch keine große Rolle, während sie für den Marxismus eine zentrale Rolle ist. Und der Marxismus geht im Kern davon aus, dass der Mensch ein soziologisches Wesen ist und im Prinzip auch ein Produkt seiner gesellschaftlichen Verhältnisse ist, in denen er existiert. Wenn das so ist, dann gehen wir von dem alten Menschen auf. So, wie kommt der alte Mensch, wie wird er in Lage versetzt zu kämpfen oder sich als Kollektiv zu organisieren? Dafür sind bestimmte Schritte notwendig. Der Begriff der Avantgarde Es wird dem Marxismus häufig vorgeworfen, wenn man ihn auf seinen Kern überprüft, dann heißt das zunächst mal, dass man sagt, okay, es gibt, wir gehen davon aus, dass die marxistische Theorie uns die Möglichkeit gibt, den Kapitalismus zu analysieren, und daraus können wir bestimmte Entwicklungen vielleicht besser ableiten als andere politische Bewegungen, und mit diesem Wissen gehen wir in Bewegungen rein. Da ist zunächst mal kein Herrschaftsanspruch damit verbunden. Der zweite Punkt, das Konzept des Berufsrevolutionärs, was ja in der leninischen Theorie eine große Rolle spielt, hat zunächst mal was mit der Erfahrung der russischen Revolutionäre zu tun, nämlich dass nach jeder neuen Phase revolutionären Aufschwungs ein Haufen Aktivisten im Knast gelandet sind und die Frage sich stellte, wie kann ich im Prinzip Wissen schützen und wie kann ich dafür sorgen, dass eine linke Bewegung nicht jedes Mal von vorne anfangen muss. Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich erstmal anschaut, wo kommen bestimmte Begrifflichkeiten her. Dann kann man sich immer noch darüber unterhalten, warum sind sie an einer bestimmten Stelle in Machtansprüche umgemünzt worden. Aber ich denke, das ist erstmal wichtig, an der Stelle zu schauen, wo stehen wir an der Stelle. Und die Frage der Organisation, wenn ich von einem alten Menschen ausgehe, nicht von einem neuen Menschen, hängt wesentlich damit zusammen, dass wenn ich mir einen Betrieb anschaue, dann muss ich die Frage stellen, die Menschen haben Angst. Wie kann ich sie ins Werk setzen, dass sie im Prinzip anfangen zu kämpfen oder zumindest die Scheu verlieren? Da ist eine Organisation, meistens eine gewerkschaftliche Organisation, kann ein gewisser Schutz sein für diese Menschen. Sie können sich in dieser Organisation entwickeln. Sie können politische Lernprozesse durchmachen. Das heißt also, Organisation heißt zunächst mal nicht unbedingt, dass ich damit Menschen knechten will, sondern Organisation in der Tradition der Arbeiterbewegung hat auch immer etwas mit Lernprozessen zu tun gehabt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz zentrale Stelle, dass wir uns klar machen müssen, es gibt notwendige und hinreichende Bedingungen, um eine kapitalistische Gesellschaft umzuwälzen. Und auch im Prinzip Konzepte zu entwickeln, wie eine alternative Gesellschaft aussehen könnte. Und ich glaube, eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass man sich überlegt, wir brauchen eine Massenbewegung. Und diese Massenbewegung, die kommt nicht von alleine. Und sie kommt auch nicht aus einer idealistischen Setzung heraus, dass ich sage, der Mensch ist grundsätzlich in der Lage, etwas so und so zu tun. Sondern ich glaube, die praktische Erfahrung ist häufig die, dass Menschen Angst haben. Eine Organisation kann diese Angst versuchen aufzufangen und den Menschen die Kraft zu geben, sich gegen einen relativ übermächtigen Gegner zur Wehr zu setzen. Ich glaube, das ist auch wichtig bei der Frage, wie ich eine Organisation im Prinzip einschätze. Wenn wir anschauen, welche Kontroversen innerhalb des Anarchismus und Marxismus gelaufen sind, dann will ich mich erstmal auf Anarchismus und Marxismus beschränken. Keine Frage, die in der ersten internationalen Arbeiterassoziation, gestellt wurde, ist im Prinzip in irgendeiner Form ausdiskutiert oder gelöst worden. Weder das Verhältnis zu den Gewerkschaften, noch die Frage der Löhne oder wie der Lohn zustande kommt, welchen Charakter die Lohnarbeit hat. Diese ganzen Debatten, wenn man sich so umguckt, spielen in der Linken immer noch eine relativ große Rolle. Und sie sind auch nicht gelöst worden. Sie können auch nicht ohne weiteres gelöst werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass wir im Prinzip immer noch an einem Punkt stehen, wo wir eigentlich alte Debatten noch führen, weil sie gar nicht so alt sind. Weil die linke Bewegung schwach ist und vor allem in den Ländern schwach ist, die zum sogenannten Kerneuropa dazugehören. Das ist vielleicht auch eine auffällige Geschichte, dass die Linke vor allem da schwach ist, wo wir einen starken, entwickelten Kapitalismus haben. Und ich glaube, das gibt einen systematischen Zusammenhang. Und wenn die Linke es schaffen will, im Prinzip wieder geschichtsmächtig zu werden, dann wird ihr nichts anderes übrig bleiben, als sich mit den notwendigen Voraussetzungen für eine revolutionäre Bewegung zu beschäftigen. Und ich glaube, dazu gehört die Organisationsfrage. Und dazu gehört auch die Frage, dass ich eine alternative Ideologie anbieten muss. Das heißt, der Marxismus ist an der Stelle auch kein Selbstzweck, sondern wenn ich nur die bürgerlichen Begriffe habe, dann habe ich schon eine notwendige Voraussetzung nicht erfüllt, um der bürgerlichen Hegemonie etwas entgegenzusetzen. Insofern ist die Frage, wer hat letztendlich Recht gehabt, glaube ich, nicht richtig gestellt. Weil die Grundvoraussetzungen des Kapitalismus haben sich zwar verändert, aber die Art und Weise, wie man dagegen kämpfen kann, nämlich dass ich im Prinzip eine Massenbewegung brauche, um etwas gegen tun zu können, diese Voraussetzungen haben sich nicht verändert. Und ich gehe davon aus, dass sowohl die politische Ökonomie des Marxismus eine ganz klare Voraussetzung ist, um überhaupt eine Gegenideologie aufbauen zu können, um überhaupt eigene Begriffe zu schaffen und mit diesen eigenen Begriffen sowas wie eine Hegemonie zu erlangen, um damit die Voraussetzungen zu bieten, sowas wie eine revolutionäre Bewegung, die wirklich auf eine alternative Gesellschaft orientiert und nicht nur auf Reformen, ins Werk zu setzen. Danke. Ja, schönen guten Abend. Als ich hier reinkam um 7:45 und der Saal noch nicht mehr halb gefüllt war, dachte ich mir, Wahnsinn, ganz schön kühn. Ich hätte einen kleineren Raum genommen. Jetzt sind ganz viele Leute da, was natürlich sehr schön ist. Aber mein Lampenfieber noch ziemlich steigert. Also wenn ich jetzt so ein bisschen rumhaspel oder zu schnell rede oder in bayerischen Dialekt verfalle, dann liegt es daran und dann ruft einfach dazwischen. Ich habe... möchte natürlich mich bedanken für die Einladung, auch dafür, dass ihr so eine Veranstaltung organisiert, weil das nicht selbstverständlich ist, gerade wenn man auch die traditionelle Abneigung zwischen Anarchisten und Marxisten, von der du am Anfang schon gesprochen hast, berücksichtigt. Ich habe jetzt von den Organisatoren den Arbeitsauftrag bekommen, die Diskussion so ein bisschen anzuheizen. Und ich bin da eigentlich auch in einer ganz bequemen Position, weil ich einerseits nicht, so wie der Henning, mich für eine bestimmte Organisation prügeln lassen muss, der ich angehöre. Ich gehöre keiner an, außer Gewerkschaft Verdi. Und zum anderen stehe ich auch nicht für eine bestimmte Richtung, so wie der Jürgen jetzt den Postanarchismus. Sondern ich stehe eigentlich nur für mich alleine. Ich werde so ähnlich machen wie meine beiden Vorredner. Das heißt, ich werde die Fragen, die ihr uns gestellt habt, auch nicht so der Reihe nach abarbeiten, sondern auch versuchen, einen kurzen Beitrag hier zu machen und möglichst alle Aspekte zu berücksichtigen. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist das, was der Eric Hobsbawm das kurze 20. Jahrhundert genannt hat, also die Phase zwischen 1917 und 1989/91, die einerseits also von der Oktoberrevolution bis zum Zusammenbruch des sogenannten real existierenden Sozialismus umfasst, aber auf der anderen Seite auch den Aufstieg und Niedergang der reformistischen Sozialdemokratie, von der Übernahme von Regierungsämtern, dem Aufbau von Wohlfahrtsstaaten bis hin dann zur neoliberalen Wende der Sozialdemokratie in Deutschland, Schröder, in Großbritannien Blair. Und das zusammengenommen hat ja Holloway sehr zutreffend beschrieben als Paradigma des Etatismus, also der Staatsfixiertheit, das über 100 Jahre lang die Linke dominiert hat und das damit eigentlich an ihr Ende gekommen ist. Kapitalismus und die neoliberale marktradikale Politik hatten sich vorerst weltweit durchgesetzt. Für uns heute Abend und für die gesamte Diskussion hat es einen ganz eminenten Vorteil, wenn wir uns vor 1989 zusammengesetzt hätten, dann hätte ein Vertreter der DKP, jetzt nicht unbedingt du, sich als der große Sieger präsentieren können, der die vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung im Rücken hat und der alle anderen Einwände als objektiv konterrevolutionäre antikommunistische Miesmacherei abgetan hätte. So aber sind wir alle zusammen Verlierer. Sämtliche Ansätze der Linken sind gemessen an ihren Ansprüchen gescheitert, was nicht heißt, dass es nicht zeitlich begrenzt immer auch Erfolge gegeben hat. Wenn die SPÖ in Wien in den 20er Jahren die Arbeiter aus den Slums in die neuen Wohnungen gebracht hat, dann war das ein enormer Erfolg und hat für die Leute, die davon betroffen waren, einen großen Unterschied gemacht. Wenn die Roma in Ungarn, Rumänien oder Bulgarien während des real existierenden Sozialismus nicht so diskriminiert wurden, wenn sie Jobs hatten, wenn sie Einkommen hatten, dann macht es einen Riesenunterschied zur Situation heute. Und wenn Organisationen wie die CNT in Spanien das geschafft haben, Leute zu organisieren und gemeinsam erfolgreiche Streiks zu organisieren, ich rede jetzt von der Phase vor dem Bürgerkrieg und vor dem Sieg der Faschisten, dann war das auch ein Erfolg. Aber jeweils gemessen an dem Anspruch, die Gesellschaft fundamental zu verändern, sind alle großen strategischen Ansätze der Linken gescheitert. Wir stehen also vor einem Neuanfang, wobei ich persönlich in erster Linie ganz viele offene Fragen sehe und nur wenige Antworten habe. Vielleicht, ja, es dröhnt gerade ein bisschen. Mir scheinen folgende Aspekte zumindest wichtig zu sein für die Zukunft. Also erstens halte ich mit Marx daran fest, dass die ökonomischen Verhältnisse die ausschlaggebenden sind. Jede Gesellschaft ist durch eine bestimmte Produktionsweise bestimmt und das ist in der Gegenwart der Kapitalismus. Der ist seinerseits auf einen Staatsapparat angewiesen, auf Hierarchien, auf Ideologien wie Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, Sexismus. Es sind teilweise Strukturen, die älter sind als der Kapitalismus, wie das Patriarchat, aber die in unserer Epoche letztlich von den Erfordernissen der Kapitalakkumulation bestimmt sind. Das heißt, einerseits diese postanarchistische Beliebigkeit von Herrschaftsverhältnissen, die einfach irgendwie so nebeneinander bestehen, das halte ich für etwas, was uns analytisch und praktisch nicht weiterführt, so wenig wie die altlinke These von dem Haupt und den Nebenwidersprüchen. Das beste Handwerkszeug zum Verständnis unserer Gesellschaft ist meiner Meinung nach immer noch die marxische Kritik der politischen Ökonomie, auch wenn sein Werk ein Torso geblieben ist, auch wenn es in manchen Stellen widersprüchlich ist, auch wenn es in manchen Punkten überholt ist oder auch umstritten, selbst unter Marxisten. Und ich würde im Gegensatz zu dem, was der Gregor am Anfang gesagt hat, dem nicht zustimmen, dass die marxische Kritik in den aktuellen linken Bewegungen, Globalisierungskritik oder Occupy, irgendwie eine große Rolle spielt. Das ist eher das, was der Henning gesagt hat. Wir finden dort so eine Patchwork-Ideologie. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass in diesen Bewegungen eine Vorstellung von Ökonomie, von Kapitalismus dominant ist, die sich ableitet von Lenin. Und es gab ja hier die Frage nach den Brüchen innerhalb des Anarchismus und des Marxismus. Für mich besteht eine der großen Brüche im Marxismus darin, dass Lenin 1916 in seiner Imperialismustheorie eigentlich die marxische Kritik der politischen Ökonomie aufgegeben hat. Wenn er sagt, es sei eigentlich nicht mehr die Mehrwertproduktion ausschlaggebend, sondern die Aneignung, die wie eine Art Tributerpressung durch die Finanzmagnaten. Also eigentlich entwickelt er im Folgenden eine politische Dämonologie und keine ökonomische Analyse mehr, wie sie Marx entwickelt hat. Und es ist natürlich genau das, was heute in der Globalisierungskritik und bei Occupy unglaublich en vogue ist. Also die Vorstellung, es gäbe eine abgehobene Finanzsphäre mit skrupellosen Bankern und Börsianern, die an allem schuld wären und im Gegensatz dazu eigentlich eine gut funktionierende Realwirtschaft. Diese Vorstellung findet sich eben meiner Meinung nach auch in dieser Imperialismustheorie bei Lenin und sie ist nach rechts anschlussfähig. Was Anarchisten zur Analyse der Ökonomie beigetragen haben, können wir größtenteils vergessen. Entweder waren sie so schlau wie Bakunin und ein Teil der Anarchosyndikalisten, die sich ausdrücklich oder implizit auf Marx bezogen haben. Auch bei dir, Jürgen, findet man das in den Schriften eigentlich oft, dass du da eher eine an Marx angelehnte Position beziehst. Oder wo Anarchisten versucht haben, selber da eine Theorie zu entwickeln, wie bei Proudhon oder auch bei Landauer, kommen sie dann zu meiner Meinung nach völlig verkehrten und gefährlichen, lebensreformerischen, individualistischen, verkürzten Vorstellungen, die insgesamt darauf hinauslaufen, Kapitalismus zu verkürzen als eine Veranstaltung, bei der es eigentlich nur um Zins und Monopole geht. Und wenn man nur den Zins abschafft oder das Bargeld und so eine Art kleinen fairen Handwerker- und Agrarkapitalismus etabliert, dann könnte man das Elend dieser Welt bekämpfen. Also diese kleinbürgerliche Illusion, auch die anschlussfähig nach rechts, ist eigentlich das Einzige, was Leute wie Proudhon zustande gekriegt haben. Ich sollte eigentlich für die meine beiden Bücher Werbung machen, möchte euch aber allen das Buch empfehlen, das der Jürgen jetzt rausgebracht hat, zum Thema Antisemitismus und Anarchismus, weil meiner Meinung nach, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Kritik habe, das wirklich beispielhaft dafür ist, wie man mit Geschichte umgeht und wie wir als Linke unsere Vergangenheit aufarbeiten sollten. Jetzt komme ich zu einem Kritikpunkt. Und zwar wird dort sehr ausführlich und sehr zu Recht Proudhons Antisemitismus behandelt, aber leider ausgeblendet, dass dieser Antisemitismus eben auch was zu tun hat mit seiner falschen Vorstellung von Ökonomie, die sich eben reduzieren auf Zins und auf den Wucherer. Und ich denke, dass genau aus diesen falschen ökonomischen Vorstellungen sich unter anderem neben bestimmten biografischen Aspekten, die da auch zu Recht behandelt werden, das sicher eine Quelle von seinem Antisemitismus ist. Ich halte es auch für falsch, jemand wie den Landauer, der hat einen Haufen gute Sachen gesagt, aber auch einen Haufen Unfug. Wenn man sein Hauptwerk liest, dann sieht man, dass er übernimmt die Degenerationsangst der bürgerlichen Sozialdarwinisten und Eugeniker. Er hat Angst vor einer freien weiblichen Sexualität und er predigt die reaktionäre Utopie von ländlichen Siedlungen. Was wir brauchen, ist eine Aufarbeitung linker Geschichte von theoretischen Ansätzen und Praktiken, wie ich finde, dass das der Jürgen hier in diesem Buch ganz gut gemacht hat. Wir werden feststellen, dass sämtliche Warnungen von Anarchisten seit den Tagen Bakunins sich bewahrheitet haben. Weder der Marsch durch die Institutionen, noch die Beteiligung an Wahlen, Parlamenten und Regierungen, noch aber auch die militante Eroberung des Staatsapparats haben zur Emanzipation geführt, sondern eigentlich nur zu Bürokratisierungen und zu neuen Diktaturen. Endergebnis ist der stalinistische Terror, sind die Regime des sogenannten real existierenden Sozialismus. Und wer diese Regime bis heute verteidigt, hat nichts begriffen, ist blind und gefühllos gegenüber den Opfern. Ich denke, hier gilt das, was die anarchistische Allianz vor weit über 100 Jahren festgestellt hat, nämlich die Einheit von Weg und Ziel: mit autoritären Methoden kann man keine befreite Gesellschaft erkämpfen. Jetzt muss ich einiges auslassen, um zum Ende zu kommen. Die Kardinalfrage, die du auch gestellt hast, wie kann man eine Massenbewegung bekommen? Was ist das Subjekt der Befreiung? Ich glaube, hier sollte man gegen Traditionsmarxismus und Anarchosyndikalismus beharren, dass die Arbeiterklasse nicht das von der Geschichte vorherbestimmte revolutionäre Subjekt ist. Das ist schiere Hoffnung oder eine abstrakte philosophische Konstruktion. Bereits bei Marx und Engels finden sich Hinweise, dass die Arbeiterklasse in den Zentren des Kapitalismus durch ihre relativ bessere materielle Lage in die Gesellschaft integriert wird. Ich glaube, das ist auch der materielle Hintergrund, wieso die Mehrheit der europäischen Arbeiterbewegung in 1914 Burgfrieden schloss und in den Krieg zog. Der Abschied vom Proletariat ist aber keine Erfindung des Postanarchismus, wie einige Theoretiker suggerieren, sondern längst vorher von Leuten wie Murray Bookchin in den späten 40er Jahren oder Leuten wie André Gorz vollzogen worden. Der proletarische Sozialismus mag der Vergangenheit angehören, aber ich denke, ohne die Kämpfe der Arbeiterklasse und der Lohnabhängigen insgesamt wird es keine Befreiung geben. Da wird immer ein bisschen ausgeblendet, vielleicht ist es auch eine sehr eurozentristische Sichtweise oder eine sehr deutschlandzentrierte Sichtweise. Die meisten Streiks auf diesem Planeten finden momentan in China statt. Es gibt Streiks in Bangladesch, in Argentinien, es gibt in Südkorea eine starke Arbeiterklasse. Das heißt, es gibt diese Arbeiterkämpfe, aber es gibt sie nicht bei uns. Und deswegen denke ich, ist eine detaillierte Analyse von Klassen und Milieus in jedem Land dringend notwendig. Es gilt, die unterschiedliche Lage von Arbeitern und Mittelschicht zu berücksichtigen. Insbesondere muss man, denke ich, zwischen Zentrum und Peripherie berücksichtigen. Das gilt insbesondere für Deutschland als europäischer Hegemonialmacht und ökonomischer Großmacht. Die Integration der Arbeiterbewegung ist materiell gestützt. Der Wohlstandschauvinismus ist die adäquate Einstellung. Deswegen ist die FPÖ die Partei der Arbeiterklasse in Österreich und möglicherweise wird es in Frankreich bald die Front National sein. Was Deutschland betrifft, müsste man insgesamt natürlich auch nochmal analysieren, den Nationalsozialismus, der die Arbeiterbewegung zerschlagen hat, so zerschlagen hat, dass sie sich eigentlich davon so nicht wieder erholt hat. Letzter Punkt, bevor ich das Mikro weggenommen bekomme, was die Organisationsfrage und die Aktionsformen gilt, da denke ich, das ist der Punkt, wo die Linke am allermeisten von anarchistischen und anarchosyndikalistischen Praktiken lernen kann für die Zukunft. Also Basis- und Graswurzelbewegungen, direkte Aktionsformen, das muss im Zentrum stehen. Das heißt für mich Absage an Leninismus. Und ich finde, du machst es dir schon ein bisschen sehr einfach, wenn du sagst, naja gut, Sowjetunion und so weiter, irgendwie 20. Jahrhundert und am Schluss die Organisationsfrage aufgreifst. Das hängt natürlich direkt damit zusammen. Das ist ja genau die Kritik, die Rosa Luxemburg bereits im Herbst 1918 an der Oktoberrevolution formuliert. Es geht um eine bestimmte Art von Organisierung, mit Fraktionsverbot, wo Minderheiten nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu artikulieren und dann eben in der Folge auch mit dem gesamten neuen revolutionären staatlichen Repressionsapparat verfolgt werden. Da gibt es einen Zusammenhang, daraus muss man die Lehren ziehen. Heißt aber für mich auch, dass man, was sozusagen auch in die Irre führt, ist so eine individualistische Haltung oder sind so populistische Konzepte wie von Gräber dieses Konsensprinzip und diese Versammlungsdemokratie. Also letzter Punkt. Ja, ich plädiere dafür, sich wirklich mit allen Strömungen kritisch auseinanderzusetzen. Wir brauchen keine Säulenheiligen, wir müssen wirklich zusehen, wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, wo da die Stärken und Schwächen waren, wie das historisch zu verorten ist, wie der Kontext ist. Bei Marxisten heißt es für mich eine klare Trennung und Distanzierung zu sämtlichen autoritären Strömungen, Stalinisten, Anhänger des Realsozialismus, Antiimperialisten und Befreiungsnationalisten. Bei den Anarchisten, denke ich, muss es eine klare Trennung von der Linie Stirner-Proudhon geben, die nach rechts offen ist, bis ins faschistische Lager, insbesondere in Deutschland. Aber auch denke ich, dass da international durch Leute wie Gräber eine große Gefahr besteht, weil auch er so tut, als sei zwischen Kapitalismus, den er hauptsächlich als Zins- und Monopolwirtschaft definiert, und Marktwirtschaft eine Grenze zieht und damit wieder die alten Fehler von Proudhon wiederholt. Ich denke, in dem Punkt haben die Anarchisten in Deutschland einen großen Nachholbedarf, wie die Reaktion auf Black Flame zeigt. Marxisten hatten dagegen ja noch nie Probleme, aufeinander einzudreschen. Okay, danke schön. Und ich gebe auch wieder gleich an dich, Jürgen, weiter. Und dann habt ihr die Möglichkeit, in 2-3 Minuten auf die Beiträge der anderen einzugehen. Gut, also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich mich hier ein bisschen mehr verteidigen müsste, so bei der Zusammensetzung, aber das ging ja noch ganz gut. Kritik, die hauptsächliche Kritik am Anarchismus kam ja von Peter. Da kann ich nur zu sagen, zu Proudhon, da bin ich mit dir einer Meinung. Zu Landauer nicht und auch gerade zu Stirner nicht. Stirner wird meiner Meinung nach völlig falsch immer interpretiert. Also dass es diese merkwürdigen Interpretationen von ihm gibt, die du kritisierst, da gebe ich dir recht, aber auch die haben, glaube ich, Stirner nicht verstanden, wie so viele andere auch nicht. Ich weiß nicht mal nicht, ob ich ihn verstanden habe. Aber es gibt ja, ich sehe bei Stirner, gerade bei Stirner, überhaupt keine Flanke nach rechts, da muss man ja schon ihn sehr verdrehen. Proudhon ist das ganz große Problem, was wir auch gesehen haben dann in Frankreich in 1890er Jahre in der sogenannten Affäre Dreyfus gegen den jüdischen Hauptmann Dreyfus, der des Landesverrats durch gefälschte Beweise verantwortlich gemacht worden ist und wo sich die Linke zuerst rausgehalten hat, weil es sich ja um ein Militär und jemand aus dem Bürgertum gehalten hat und dann die Linke sich doch dann damit beschäftigen musste und auch so in allen sozialistischen und linken Lagern es mehr oder weniger eine Spaltung gab und im Anarchismus war es so, dass die Proudhonisten sich gegen Dreyfus gestellt haben und andere Anarchisten sich auf die Seite von Dreyfus und des Antisemitismus angeklagt haben. Und da kann man schon sehen, natürlich sehen, dass Proudhon ein großes Problem ist, aber Proudhon sehe ich eigentlich nicht so als derjenige, der einen großen Einfluss auf die anarchistische Bewegung in Deutschland hatte. Wilhelm Marr, Anarchist und Antisemite aus Deutschland, hat aber wirklich keine große Bedeutung gehabt. Vermutlich kennt den so gut wie niemand mehr hier im Raum, vermutlich vielleicht zwei, drei Leute vielleicht. Und der auch nicht keinen Einfluss auf die entstehende anarchistische Bewegung hatte, die nicht proudhonistisch war. Zu, was der Kollege, das mit der Übergangsgesellschaft. Also mir ist persönlich neu, dass das schon bei Marx ein Thema war. Ich dachte, das war das Problem von Lenin infolge der Oktoberrevolution 1917. Ich glaube, so wie ich Marx verstanden habe und so wie ich Engels verstanden habe, wenn ich ihn richtig verstanden habe, beginnt mit der Eroberung der Staatsmacht sofort das Absterben des Staates und nicht danach. Und ich halte es tatsächlich in diesem Fall mit Kropotkin, der in die Eroberung des Brotes genau beschreibt, dass nach der Revolution sofort die Umgestaltung beginnen muss, zu dem Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, 1890er Jahre natürlich Ernährung und Wohnung die zentralen Probleme der Leute war, was sofort im Prinzip die Lösung Tag 1 nach der Revolution angegangen werden muss, weil sonst jede Revolution scheitert. Und das kann man auch bis heute beobachten. Also nicht nur an Pariser Kommune 1871, Französische Revolution 1789, Russland 1917, selbst bei nationalen, religiösen oder anderen politischen Revolutionen. Wenn die Leute, die die Revolution gemacht haben, nicht in der Lage waren, für die Versorgung der Leute danach zu kümmern, gab es immer zu größeren Problemen. Und das ist ein ganz zentrales Problem jeder Revolution, sollte sie mal stattfinden. Dass die bestimmten sozialen Fragen sofort angegangen werden muss, sonst ist das ganze Projekt schon wieder für den Arsch. Und zum Thema Organisation und Übergangsgesellschaft, im Prinzip hat da ja auch Peter schon alles eigentlich zugesagt, finde ich. Also da fängt für mich ein echtes Problem an, weil ich glaube, dass da eine richtige Bürokratenklasse entsteht. Und man muss nur mal das Tagebuch von Alexander Bergmann aus den Jahren 1920-21 in Russland lesen, was der über die Checker schreibt, über den Staat, über das Funktionieren, über die Ängste, eigene Entscheidungen zu treffen, weil man Angst hat, wenn man die falsche Entscheidung trifft, sofort verhaftet zu werden, sieht man, warum diese Revolution schon im Prinzip 1917, 1918 schon gescheitert war und nicht erst mit Stalin oder und so weiter. Das funktioniert so einfach nicht. Ja, vielleicht, Peter, weil du so viel auf Kontext Wert gelegt hast, würde ich zu Lenin sagen, wenn man den Kontext von Lenins Schriften berücksichtigt, ist, glaube ich, deine Interpretation schlicht und ergreifend falsch, weil ich nicht sehe, dass, also der Text hat eine bestimmte Bedeutung und ich glaube, wenn man diese Bedeutung wegnimmt, dann kann man vielleicht zu so einer Position kommen, aber ich glaube, Lenin zu unterstellen, dass er faktisch von Marxens Mehrwerttheorie abgewichen wäre, ich glaube, das ist falsch. Bezogen auf die Arbeiterklasse grundsätzlich, es ist genau so. In der heutigen Situation sind viele Dinge, die Marx in seinen Schriften beschreibt, viel deutlicher zu sehen als zu Zeiten Marxens. Also die Arbeiterklasse ist heute ein weltweites Phänomen und ist radikaler in der Peripherie als in den Metropolen. Und sie hat heute faktisch eine Größenordnung angenommen, von der zu Marxens Zeiten noch kaum zu denken wäre. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Organisationsfrage. Ich glaube, da habt ihr mich vielleicht falsch verstanden. Mir ging es ja vor allem darum, klarzumachen, warum es bestimmte Organisationsformen gegeben hat. Und die sind ein Resultat des Bürgerkriegs, sind ein Resultat des Untergrundkampfes und sind eine Reaktion auf die Pariser Kommune, vielleicht eine falsche Reaktion, aber sie sind, die Fragestellung war, wie kann ich verhindern, dass ein revolutionärer Anlauf von der Gegenseite niedergemacht wird. Und die Diktatur des Proletariats, die dann faktisch in der Sowjetunion in eine Parteidiktatur übergeführt wurde, aus naheliegenden Gründen, nämlich in einem Land, wo es kaum eine Arbeiterklasse gibt oder eine Arbeiterklasse, die durch den Krieg völlig desorganisiert ist, ein Land, was durch den brutalen Bürgerkrieg auch völlig zerstört ist. Das ist jetzt keine Rechtfertigung dafür, es ist nur eine Erklärung. Und ich denke, das ist eine ganz richtige Frage und diese Frage ist auch nicht gelöst. Was passiert nämlich, wenn eine Linke so stark wird, dass sie für die Gegenseite interessant wird? dann würde sich diese Frage erneut stellen. Und dann würde sich die Frage erneut stellen, können wir das mit einer Organisationsform, die faktisch dezentral ist, die basisorganisationsmäßig organisiert ist, kann man so ein Problem damit lösen? Weder Lenin noch irgendjemand in der marxistischen Tradition hat jemals behauptet, dass es ewig gültige Organisationsprinzipien gibt. Und Lenin hat ganz deutlich gesagt, dass dieses Modell des Berufsrevolutionärs und dieses Modell der Partei Neuen Typus eng mit den konkreten historischen Bedingungen Russlands verbunden ist. Und ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen. Da wird nichts von einem überzeitlichen Organisationsmodell geschwafelt. Nächster Punkt, die Frage der Übergangsgesellschaft. Also, wenn mich nicht alles täuscht, meinte Marx mit dem Begriff hoher Kommunismus das, was Lenin dann mit Sozialismus übersetzt hat. Und im Prinzip, denke ich, ist das klar, dass bei Marx es natürlich auch um das Konzept der Übergangsgesellschaft geht. Weil, wenn ich vom historischen Materialismus ausgehe, dann ist klar, es gibt eine historische Entwicklung. Also kann ich nicht von jetzt auf gleich von dem Ist-Zustand in den Soll-Zustand springen. Also habe ich immer eine Übergangsgesellschaft. Und die soziale Frage, logisch, für jede revolutionäre Bewegung ist die soziale Frage der zentrale Antrieb. Und da bin ich auch ein Stück weit bei dir, das ist genau das Problem in den Metropolen, dass die Lohnabhängigen im weitesten Sinne gute Gründe haben, warum sie sich ein Stück weit mit dem Kapital gemein machen. Und jeden Tag, wenn die Schlechtigkeiten der Welt produziert werden, über die Medien flämmern, wird den Leuten klar, warum es sich lohnt, lieber hier zu wohnen als irgendwo anders. Ja, also ich habe mit dem Mikro, stehe ich nach wie vor aufs Kriegsfuß. Ja, also ich habe zumindest heute schon mal gelernt und auch in der Vorbereitung, es gibt nicht nur verschiedene Anarchismen, sondern es gibt auch verschiedene Post-Anarchismen, weil ich denke, dass das, was du vertrittst, Jürgen, und was ich sehr sympathisch finde, sich doch sehr unterscheidet von dem, was andere Leute wie der Saul Newman zum Beispiel vertreten. Ich fange aber jetzt mal der Reihe nach an mit Stirner. Du hast ja einen Text geschrieben, wo du dich auseinandersetzt mit einer Interpretation, die Stirner so versucht, als Art Vorläufer oder irgendwie mit dem Nationalsozialismus kompatibel zu machen. Da habe ich das falsch verstanden. Ich will es jetzt nicht raussuchen, ich habe den Text dabei. Und da argumentierst du zu Recht, dass Stirner ja eigentlich den Egoismus und den Egoisten, das Individuum in den Mittelpunkt stellt und dass das eben mit den Vorstellungen von der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft überhaupt nichts zu tun hat. Da hast du vollkommen recht. Der Punkt ist nur der, dieser Egoismus als Prinzip, den Stirner da predigt, der ist ganz, ganz nah am Manchester-Liberalismus dran. Meiner Meinung nach führt von Stirner eine direkte Verbindung zu den rechtslibertären Strömungen. Das ist, darin besteht die Gefahr, also nicht direkter Anschluss an Faschismus, aber an rechtslibertäre Strömungen. Und in Deutschland historisch, jetzt kann ich doch ein bisschen Werbung machen für mein Buch, gab es ja innerhalb der Giselianer-Szene einen radikalen, rassenhygienischen Flügel in den 20er Jahren, der sich explizit auf Stirners Egoistenphilosophie bezogen hat. Was den Landauer betrifft, ja, Mai, der Landauer, der ist halt als der Märtyrer der Revolution in Erinnerung geblieben, weil er in München 1919 auf barbarische Weise von der Soldateska umgebracht worden ist. Er hat eine Reihe von Vorzügen, deren einen Vorzug habt ihr jetzt in eurem Buch beschrieben, nämlich seine klare Haltung gegen den Antisemitismus. Was von ihm auch wirklich prophetisch ist, ist seine Warnung vor der Sozialdemokratie, weil sie Bürokraten züchtet und ihre Anhänger so gängelt, dass man am Ende mit einer auf diese Art und Weise unselbstständig gemachten Arbeiterklasse weder einen Krieg verhindern noch den Faschismus verhindern werde. Da hat er natürlich den Faschismus hat er nicht gesehen, aber den Krieg, darauf hat er sich bezogen und da hatte er sicher recht. Nur, wenn man mal davon absieht, ist Landauer ein Lebensreformer, ein Esoteriker, ein Mystiker, ein Blut- und Bodenideologe. Er sagt, er ist gegen Klassenkampf. Das Zauberwort heißt nicht Streik, sagt er, sondern Arbeit. Ich bin für die Wiedergeburt der Völker aus dem Geist der Gemeinde. Dann kommen in seinem Hauptwerk Aufruf zum Sozialismus in der Revolutionsausgabe von 1919, schreibt er über die Degeneration der Völker durch Alkoholismus und Verrohung. Es trete eine Völkervermischung und teilweise sogar Ausrottung ein. Wenn andere noch gesunde Völker da sind, könnte man das abwenden. Also da findet sich genau die Vorstellung der bürgerlichen Eugeniker von der Degeneration der Menschheit, da findet sich der Rassenbegriff. Und schuld daran sind nach Landauer die Frauen, die nämlich einem Wirbel der oberflächlichsten Sinnlichkeit und Genussgier verfallen werden. Die kinderlose Geschlechtlichkeit statt einer natürlich unbesonnenen Volksvermehrung in allen Schichten der Bevölkerung, meint er da zu beobachten, die Zigeunerei habe schon die besten Elemente ergriffen. Ich will jetzt an der Stelle aufhören. Ich will damit nur sagen, der Landauer ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, dann werden wir sehen, da gibt es einen Haufen interessante, gute Sachen. Diese frühen Warnungen vor der Sozialdemokratie, das ist alles wunderbar, aber du findest halt auch jede Menge Mist. Und deswegen bitte weg von den Säulenheiligen. Jetzt nochmal zum Thema Lenin. Ja, Lenin, natürlich ist diese Imperialismus-Schrift, wie alles, was wir tun, hat einen bestimmten historischen Kontext, ist dem Zeitgeist verhaftet und so weiter und so weiter, das ist trivial. Aber was Lenin 1916 schreibt in dieser Imperialismus-Theorie, ist, das geht schon ein bisschen drüber hinaus. Er behauptet nämlich, Zitat, der Kapitalismus ist so weit entwickelt, dass die Warenproduktion, obwohl sie nach wie vor herrscht, und als Grundlage der Wirtschaft gilt, in Wirklichkeit bereits untergraben ist und die Hauptprofite den Genies der Finanzmachenschaften zufallen. Was er hier sagt, ist, die Analyse, die Marx im Kapital macht, ist nur gültig für die Epoche des sogenannten Konkurrenzkapitalismus. Jetzt befinden wir uns in einer neuen Epoche und da gilt das, was er schreibt. Und genau so sind alle Monopolkapitalismus und Stamokap-Theorien beziehen sich letztendlich da drauf. Das ist die historische Wirkung dieses historischen Texts. Und in dem ganzen weiteren Schrift fabuliert er dann über Parasitismus, Fäulnis und Wucher. Das ist alles andere als eine Kritik der politischen Ökonomie. Das ist Moralisiererei und nach rechts anschlussfähig. Letzter Punkt, Organisationsfrage. Ja, natürlich Bürgerkrieg, aber es geht ja um einiges mehr. Es geht um diese Wissenschaftshuberei. Das ist ja nicht so, als hätten die kommunistischen Parteien, die sich auf Lenin bezogen nach dem Bürgerkrieg, irgendwann mal dieses Prinzip des demokratischen Zentralismus abgelegt. Das gilt doch nach wie vor. Das basiert auf einer Wissenschaftshuberei, wissenschaftlicher Sozialismus, Marxismus, Leninismus, dialektischer Materialismus und so weiter und so weiter. Und wer diesen wissenschaftlichen Sozialismus gepachtet hat, nämlich die Partei, die hat immer recht. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist das Fraktionsverbot, also die Unmöglichkeit, dass man sich innerhalb der Partei tatsächlich auch in Strömungen organisieren und miteinander diskutieren kann. Das sind grundlegende Merkmale von leninistischen Parteien. Natürlich sind sie in einem bestimmten historischen Kontext entstanden. Man könnte jetzt in einem Spezialseminar darüber diskutieren, was sie schon 1917 und im Bürgerkrieg für Folgen hatten und ob das wirklich die einzige Möglichkeit war. Da müsste man dann auf anarchistischer Seite auch mal jetzt die neueren Studien über die Machno-Bewegung einbeziehen oder auch die neueren Erkenntnisse über die CNT, die natürlich auch während dem Bürgerkrieg in Spanien dann die Leute motivieren musste, in den Fabriken zu arbeiten, die lieber freigemacht hätten. Also da, auch da gibt es unter diesem Zwang des Bürgerkriegs sofort eine gewisse autoritäre Entwicklung. Das ist das, womit wir uns inhaltlich beschäftigen müssen und nicht einfach so tun, als wäre der Lenin, naja gut, das hat er gesagt in dieser Zwangslage, das gilt nach wie vor. Das ist nach wie vor das Problem meiner Meinung nach von leninistischen autoritären Gruppen. Okay, vielen Dank für diese beiden Runden. Und danke, aber ich habe gar nicht so viel gesagt. Ihr könnt euch jetzt hier beim Mikro in der Mitte aufreihen, wenn ihr Fragen habt. Ich denke, wir bitte kurz halten, sonst würge ich euch ab. Und wir sammeln vielleicht 2 bis 3 und dann könnt ihr wieder antworten und so weiter. You get the drift. Ja, also ich habe jetzt auch das Problem, die Welt in 3 Sätzen zu erklären, will ich gar nicht anfangen. Was ich vermisst habe, ist die Ausdifferenzierung des Begriffs autoritär und antiautoritär. Ich denke, es geht gar nicht so sehr um Marxismus und Anarchismus. Es gibt meiner Ansicht nach wenige autoritäre Anarchisten und viele sehr autoritäre Marxisten. Ich habe aber auch von den gegensätzlichen Bewegungen auch sehr antiautoritär eingestellte Leute kennengelernt. Also für mich ist das so ein Punkt. Dann der Begriff Herrschaft habe ich auch noch gar nicht so größer definiert bekommen. Also da wird auch Macht und Herrschaft so in einen Topf geworfen. Ich bin sehr wohl dafür, dass man eine Macht oder Gegenmacht zum Kapitalismus aufbaut, aber nicht zu Herrschaftsformen kommt, wenn nämlich Macht sich in Form von Staat oder Parteien institutionalisiert und das Individuum hinten runterfällt. Was mir auch noch fehlt, ist der ganze Begriff, die ganzen neuen Begrifflichkeiten wie Ökologie, das und vor allem, gut, das sage ich jetzt als Mann, das Stichwort Feminismus, was der zur Weiterentwicklung der Menschheit beigetragen hat, da wurde auch relativ wenig dazu gesagt. So, das war's mal. Ja, ich bedauere, dass der Anarchismus hier ein bisschen schwach vertreten ist im Podium und dass es mir eigentlich zu wenig um die ökonomische Seite oder die ökonomische Theorien in diesen beiden oder die ökonomischen Aspekte in beiden Theorien geht, weil das ist für meine Begriffe sehr viel wichtiger als diese organisatorischen und philosophischen Debatten. Ich halte Proudhon auch für keinen Säulenheiligen. Der war klein und spießbürgerlich und seine religiösen Ergüsse sind reichlich demotivierend, aber seine Theorie zum Eigentum, dargelegt in der Schrift Was ist das Eigentum, halte ich für sehr viel komplexer als das, was Marx zum Eigentum gesagt hat, und seine Theorien zum Geld, die dann in seinem Tauschbankexperiment fußen, halte ich auch für sehr viel komplexer und weiter denkwürdiger als das, was Marx zum Geld gesagt hat. Und es ist einfach ein Fakt. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich habe bis zum Ende den real existierenden Sozialismus erlebt. Der Sozialismus ist an den ökonomischen Schwierigkeiten gescheitert. Er ist an den ökonomischen Schwierigkeiten gescheitert, weil im real existierenden Sozialismus eine ganze Heerschar von Akademikern sich ernsthaft bemüht haben, die marxistischen Theorien in die Praxis umzusetzen. Es wird immer wieder, wenn über Kritik am Sozialismus geredet wird, über die demokratischen und stalinistischen und eben politischen Probleme im Sozialismus geredet. Aber da gebe ich Marx vollkommen recht. Das Fundament einer jeden Gesellschaft ist die Ökonomie. Und Marx' Theorie hat ökonomische Schwächen. Darauf hat bereits Rosa Luxemburg hingewiesen in ihrer Schrift Die Akkumulation des Kapitals. Sie hat den zweiten Band des Kapitals, als sie damals als Dozentin für Ökonomie an die Parteischule in Berlin beordert wurde, studiert und gemerkt, dass es da massive Probleme gibt. Dass Marx nämlich was ganz Entscheidendes in dieser Schrift, die er übrigens zu Lebzeiten nie rausgegeben hat, weil er wahrscheinlich selbst geahnt hat, da stimmt irgendwas nicht, überhaupt nicht erkannt hat. Ich weiß nicht, wer den zweiten Band des Kapitals gelesen hat oder auch den dritten. Kannst du das Statement vielleicht ein bisschen zuspitzen und dann langsam zum Ende kommen? Worum geht es? Marx wirft im zweiten Band des Kapitals die Frage auf, ich zitiere, wenn die ganze Kapitalistenklasse beständig 500 Pfund in die Produktion wirft, wie kann sie dann beständig 600 Pfund aus der Produktion herausziehen? Das heißt, wie kommt es, also Zitat Ende, wie kommt es zur Akkumulation von Geldkapital? Das ist ja das Wesen des Kapitalismus, Akkumulation von Geldkapital. Und Rosa Luxemburg stellt fest, nachdem sie den ganzen Band durchgeackert hat, Marx beantwortet diese sehr interessante Frage nicht. Und dieses Problem ist bis heute eigentlich nicht gelöst und leider haben Marxisten das Problem bis heute nicht aufgegriffen. Und Proudhon hat hier eigentlich sehr viel interessante Ansätze. Das ist auch weiterentwicklungswürdig. Worum es mir also geht und was ich eigentlich ein bisschen erhofft hatte, ist, dass wir endlich mal weg von diesen ganzen Ideologien und diesen Organisationsfragen zu einer ökonomischen Debatte der anarchistischen und der marxistischen Theorien kommen und dass wir endlich mal zur Kenntnis sehen, dass der real existierende Sozialismus an ökonomischen Problemen gescheitert ist und dass wir endlich mal den Säulenheiligen Marx als Ökonom hinterfragen und seine Theorien weiterentwickeln. Ich halte da sehr viel ökonomisch für äußerst problematisch. Leider fehlt mir die Zeit, das hier auszuführen. Okay. Dankeschön. Das waren ja eher zwei Statements, die aber den Wunsch geäußert haben, bestimmte Punkte eher auszuformulieren. Henning, magst du vielleicht anfangen, weil zum einen die Frage nach Autoritarismus und Anti-Autoritarismus angesprochen wurde. Wie hältst du es damit und gleichzeitig auch die Schwächen jetzt im zweiten Statement angesprochen von einer marxischen politischen Ökonomie? Und ich denke, die Statements haben sich auch aber an die anderen beiden gerichtet. Insofern könnt ihr dann... Und ihr könnt euch auch wieder am Mikrofon anstellen und für die nächste Fragerunde. Ja. Ja, also die Frage von Autoritarismus, Anti-Autoritarismus. Ich glaube, das hat wirklich viel mit der historischen Entwicklung der Sowjetunion zu tun. Also darauf bezieht sich ja zunächst mal auch das Organisationsmodell. Und ich denke, wenn man die frühe Zeit der Sowjetunion nimmt, wo in erster Linie darum ging, so etwas wie ein rätedemokratisches System umzusetzen, was dann aus bestimmten Gründen schiefgegangen ist, dann stellt sich die Frage, glaube ich, etwas anders. Also der Marxismus als theoretisches Konzept hat genauso die Befreiung des Menschen zum Ziel wie andere theoretische Konzepte des 19. Jahrhunderts auch. Also das Hauptziel des Marxismus war nicht, den Menschen zu versklaven und ihn sozusagen in einer unter die Parteiknute zu zwingen, sondern ich denke, es ist eine ganz wichtige Angelegenheit zu schauen, warum in der Sowjetunion die Entwicklung genau diesen Weg genommen hat. Und ich habe vorhin zumindest ganz kurz versucht, da eine kleine Erklärung dafür zu geben. Und das hängt wesentlich damit zusammen, dass natürlich in einem Land, wo aus genannten Gründen, also Bürgerkrieg und Krieg und wo es ohnehin eine relativ schwache Arbeiterbewegung gab, jetzt plötzlich eine Organisation auftritt und für sich selber natürlich sagt, wir müssen faktisch an der Stelle, anstelle nämlich der faktisch desorganisierten Arbeiterklasse, müssen wir faktisch agieren, die Organisation, die Partei. Und ich hatte das vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass dann aus dieser Situation etwas herausgekommen ist, dass nämlich diese Partei dieses ursprünglich zeitlich begrenzte Muster eben natürlich nicht begrenzt hat, sondern im Prinzip dann diese Stellvertreterrolle über die gesamte Zeit der Sowjetunion faktisch eine Rolle gespielt hat und die Partei letztlich dann nicht mehr stellvertretend für die Klasse, sondern im Prinzip die Klasse dominierend agiert hat. Und ich glaube, da kann man durchaus sagen, dass sich da in der Bürokratenklasse, wenn man das so nennen wollte, bestimmt sowas wie protokapitalistische Momente gezeigt haben, was sich, glaube ich, nach 1989, 90, 91 dann auch, glaube ich, nochmal deutlicher bewahrheitet hat, dass also in diesem Kader, wenn man so will, also diesem bürokratischen Kaderkörper, auf jeden Fall so die Vorstufen der später kapitalistischen Klasse sich quasi angedeutet haben. Das, denke ich, das ist ganz wichtig. Also der Marxismus hat nichts damit zu tun, dass er faktisch die Leute nicht befreien wollte, und es hat wirklich mit konkreten historischen Bedingungen zu tun, warum es in der Sowjetunion diese Entwicklung gegeben hat und warum viele Parteien diesem Modell gefolgt sind. Was die ökonomische Theorie betrifft, da würde ich dir bis zum gewissen Grade recht geben, die DDR oder die Sowjetunion ist an ihren ökonomischen Schwächen auch ein Stück weit gescheitert, wobei ich nicht sagen würde, dass sie ausschließlich daran gescheitert ist. Und ich glaube, was das ökonomische Konzept betrifft, ist das Problem nicht gewesen, dass ganz viele Heerscharen von Akademikern versucht haben, Marx auszuinterpretieren, sondern das Problem ist, dass Marx keine politische Ökonomie des Sozialismus vorgelegt hat, auch nicht vorlegen wollte. Und er sich, glaube ich, nie Gedanken dazu gemacht hat, wie eine sozialistische Gesellschaft funktionieren soll. Und zumindest auf gar keinen Fall in dem Umfang, dass daraus eine sozialistische Ökonomie hätte abgeleitet werden können. Möchtest du vielleicht als nächstes? Dann möchte ich mal mit der Ökonomie anfangen. Also ich würde die Systeme in Osteuropa als als staatskapitalistisch bezeichnen. Und deswegen war die Transformation der Fabriken ja auch so leicht nach 89, weil sich nicht groß nur die Eigentumsverhältnisse in den Fabriken ändern musste. Und dann haben wir die ganze Sache erledigt. Ich denke, Rudolf Rock hat in den 1920er Jahren mal gesagt, Sozialismus und Fließband ist nicht miteinander vereinbar, während Lenin es ja genau entgegengesetzt gesehen hat, der ein Anhänger von Henry Ford war, der das Fließband in der Automobilindustrie eingeführt hat. Und ich glaube schon, dass im Kapitalismus mehr ist als Eigentumsverhältnisse, sondern tatsächlich auch die Produktionsverhältnisse und noch andere Dinge. Und die müssen auch mit transformiert werden. Das heißt, wir brauchen eine andere Form. Also erstmal ist die Frage, von woraus man denkt. Also ich denke zum Beispiel, ein Unterschied zwischen, wurde eben gesagt, das stimmt, ein bisschen schwach sind da die Anarchisten, aber trotzdem gibt es einen wesentlichen Unterschied zum Beispiel zwischen Marx und Kropotkin. Also Marx denkt von der Produktion, von den Produktionsverhältnissen her, und Kropotkin denkt von den Bedürfnissen der Menschen her. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der reale Ansatz und der bessere Ansatz zur Umgestaltung der Gesellschaft, von den Bedürfnissen der Menschen auszugehen und nicht von der Produktion her zu denken. Dann zum Thema, ich glaube, dass mit dem Autoritären, dass das nicht erst das Problem ist, was mit den schwierigen Bedingungen der Oktoberrevolution 1917 beginnt, sondern schon vorher. Es ist der Kernkonflikt der ersten Internationale, der Kernkonflikt zwischen den antiautoritären Sozialisten und den autoritären Sozialisten. Das muss man aber ganz klar sagen. Und es ist nicht einfach nur ein Problem, was sich aus der Oktoberrevolution und den Bedingungen danach ergibt. Und dann ein erster Einwand, dass wir alle ein bisschen wenig über die neuen sozialen Bewegungen geredet haben, das stimmt. Und da würde ich auch nochmal auf den ersten Beitrag, für mich ist es 1968 schon ein realer Bruch, weil er steht nämlich für die Krise des fordistischen Kapitalismus und für eine Veränderung, wie du zu Recht gesagt hast, in den 20er Jahren hatten wir das Problem der Überproduktion und jetzt haben wir eigentlich schon seit den 60er Jahren wieder das Problem der Überproduktion, aber aus unterschiedlichen Gründen. In den 20er Jahren, weil die Lohnverhältnisse nicht mitgehalten haben mit den Produktionsverhältnissen, man fing an, Konsumgüter zu produzieren, hat aber keine Abnehmer, weil die Leute kein Geld verdient haben, während sich das aufgrund der Produktivkraftentwicklung in den 60er Jahren, Entwicklung von Lohnkosten und anders darstellt, der Grund dafür. Ein Großteil der Staatsverschuldung hängt ja auch damit zusammen, genau diese konsumorientierte Ökonomie aufrechtzuerhalten, die wir gerade haben. Aber nochmal zurück zu 68 und neuen sozialen Bewegungen. Klar, war, wie du auch gesagt hast, bestimmte Versprechen nicht mehr einhaltbar. Zum Beispiel Leute, die studiert haben in den 50er, 60er Jahre, konnten davon ausgehen, dass sie einen Job haben, der mit einem hohen gesellschaftlichen Ansehen war, der eine gewisse relative Autonomie und Kreativität und andere Dinge ermöglichte. Aber mit der zunehmenden neuen Industrialisierung in den 60er Jahren wurde auch der studiert hat, eigentlich zum Massenarbeiter. Wie viele Ingenieure arbeiten bei VW? Wie viele Ingenieure arbeiten bei Siemens? Das heißt, der Ingenieur ist heute nichts mehr. Hat nicht mehr das gesellschaftliche Ansehen. Das heißt, die Studierenden aus der Mittelschicht konnten ihre Erwartungen nicht mehr erfüllen oder mussten sich ändern. Und es war ja nicht ohne Grund, die 68er bewegen deswegen auch so eine Mittelschichtsrevolte. Und damit kommen natürlich neue Themen auf, während die alte soziale Bewegung natürlich Arbeitsplatzsicherung und Lohn und etc. zum Schwerpunkt hat, an die neuen sozialen Bewegungen natürlich andere Sachen wie Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Autonomie drauf. Und dadurch kommen natürlich neue soziale Bewegungen hinzu, vor allen Dingen die neue Frauenbewegung und andere Bewegungen, die natürlich das verändern. Und sicherlich ist das richtig, was Peter am Anfang gesagt hat, dass die verschiedenen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse nicht einfach nebeneinander wie ein Patchwork stehen, sondern dass sie miteinander verschränkt sind und deswegen auch nur miteinander gemeinsam bekämpft werden können. Dass es also weder dieses Nebeneinander der verschiedenen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse gibt, noch doch das Denken in Haupt- und Nebenwidersprüchen eine Relevanz hat. Ja, also ganz kurz, Ökologie, den Punkt habe ich einfach gestrichen aufgrund des Zeitmangels. Für mich ist die ökologische Frage verstanden als, wie stoppen wir die fortschreitende Zerstörung der Umwelt. Das heißt, die ökologischen Grundlagen menschlichen Lebens auf diesem Planeten, eine ganz zentrale Frage, mindestens so wichtig wie die soziale Frage. Und beide zusammen, nämlich die fortlaufende ökologische Zerstörung und die soziale Verarmung und Verelendung, die wir jetzt erleben und natürlich sozusagen in der Peripherie mehr als hier im Zentrum und in Spanien mehr als in Deutschland, die zusammengenommen können dazu beitragen, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Katastrophen werden. Also wir müssen, das ist für mich eine sehr wichtige Frage. Jetzt nur deswegen jetzt hier ganz kurz. Ich möchte mich jetzt nochmal zu diesem Thema Ökonomie was sagen und auch zu dieser Fragestellung, warum habt ihr nicht über die neuen Bewegungen geredet? Wenn ihr euch mit Occupy beschäftigt oder mit der Globalisierungskritik, dann findet ihr dort dieses Patchwork, von dem du geredet hast. Es sind Leute wie der David Graeber mit seinem völlig unsinnigen Entgegensetzung von Marktwirtschaft und Kapitalismus, wo eigentlich nur Monopol Schuld ausgedrückt in Geld, in quantitativen Münzen und Zins das eigentliche Problem sind, während er die Marktwirtschaft verherrlicht und überhaupt nicht begreift, was Marktwirtschaft eigentlich ist, dass es völlig unsinnig ist, in der Gegenwart zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft zu unterscheiden. Da knüpft dann an dieses gesamte Spektrum, was beeinflusst ist, mehr oder weniger alles von Silvio Gesell, Regionalgeld, Komplementärwährung, auch diese Postwachstumsdebatte mit dem Nico Pech, der sich ganz stark auf die Gesellianer bezieht, ist einer davon. Dann gibt es diese Spinner, muss man wirklich sagen, um Vandana Shiva und Maria Mies mit ihren Subsistenzökonomien, die eigentlich nur dann funktionieren würden, wenn mindestens 90% der Menschheit verschwindet, so wie es Earth First auch ganz offensiv propagiert, Stichwort Überbevölkerung, klassisches ökofaschistisches Standardthema schon seit 40 Jahren. Und dann haben wir natürlich jede Menge keynesianische Ansätze in der Globalisierungsbewegung, die alle, wo du dir denkst, ja, haben die sich eigentlich mal überlegt, warum der Keynesianismus in den späten 60er, frühen 70er Jahren eigentlich gescheitert ist und die dann auch wieder die ökologische Frage komplett ausblenden. Ja, also die Wachstumskritik findest du da überhaupt nicht. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, und das war das, was ihr ja auch gemacht habt an uns, welche Relevanz haben der Anarchismus und der Marxismus? Und dann sind wir natürlich in der Geschichte drin. Und nun, um nun zu diesen ökonomischen Theorien zu kommen, also Jürgen, ich finde, es hat jetzt gar keinen Sinn, da Kropotkin und Marx miteinander zu vergleichen, weil worum es Marx geht, ist eine Analyse des Kapitalismus. Da kann es nicht um Bedürfnisse gehen, weil der Kapitalismus nicht dazu da ist, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern der Selbstzweck hat, Kapital zu akkumulieren. Und Marx selber, da kommen wir jetzt natürlich schon zu den Bedürfnissen, definiert ja den Kommunismus als eine Gesellschaft, in der jeder nach seinen Fähigkeiten arbeitet und nach seinen Bedürfnissen konsumiert. Also da denke ich, ist er nicht so weit von Kropotkin entfernt. Das Scheitern der DDR und der Sowjetunion an ökonomischen Problemen, das denke ich, ist schon ein wichtiger Aspekt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Marx selber immer gesagt hat, der Sozialismus oder der Kommunismus in Gesellschaften, die ökonomisch nicht so weit entwickelt werden, ist unmöglich. Es wäre nämlich eine Diktatur der Mangelverwaltung. Also das, was er dem Kapitalismus bei allem Negativen immer zugeschrieben hat, war ja, dass er die Produktivität der menschlichen Arbeit so steigert, dass man am Ende genügend Güter und Dienstleistungen hat, um diesen Satz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen auch wirklich umsetzen zu können. Das funktioniert nicht in der vorindustriellen Gesellschaft. Das ist der entscheidende Punkt daran. Und die Oktoberrevolution ist nicht umsonst und auch von Lenin zunächst einmal als Betriebsunfall der Geschichte betrachtet worden. Die sind alle davon ausgegangen, naja gut, aus irgendwelchen besonderen historischen Gründen haben wir jetzt hier die Oktoberrevolution, aber eigentlich haben diese russischen Revolutionäre darauf gewartet, dass Westeuropa, also die entwickelten, hochentwickelten kapitalistischen Staaten dort, wo nach der Marxischen Doktrin der Sozialismus als erstes aufgebaut werden sollte, aufgrund des erreichten Levels der Produktivität, dass die der russischen Revolution zu Hilfe kommen würden. Das war die Grundannahme. Erst Stalin hat es dann umgedreht und gesagt, wir bauen den Sozialismus in einem Land auf. Also da gibt es ja eine Diskussion darüber, und ich glaube tatsächlich, dass dieser Punkt der Mangelverwaltung schon ganz wesentlich ist, weil wenn dann, um es jetzt bei der DDR auf die DDR zu bringen, du das Problem hast, dass es da woanders die Jeans und die tollen Autos gibt und du stinkst da ewig dagegen ab, das ist natürlich wirklich eine Diskrepanz, die schwierig ist. Gibt ja bis heute diesen Witz über Kuba, dass die Leute in Kuba gerne so arbeiten würden wie auf Kuba, aber gerne so konsumieren wie in Florida. Also da hat man sozusagen diese Diskrepanz auch wieder. Was jetzt, ich komme zum Schluss, Rosa Luxemburg, das war ja hier diese Frage, Rosa Luxemburg, Proudhon. Also der zweite und der dritte Band des Kapitals sind ja im Grunde genommen etwas, was der Friedrich Engels zusammengestückelt hat und wo die Marx-Experten sich darüber streiten, was da nun wirklich richtig und falsch ist, was der Marx nun gedacht hat und was der Engels gedacht hat. Die Rosa Luxemburg hat sich an den Reproduktionsschemata im zweiten Band festgebissen und hat dann daraus abgeleitet, dass der Kapitalismus nur funktionieren kann, wenn er immer noch Regionen auf diesem Planeten findet, die noch nicht vom Kapitalismus durchdrungen sind, und wenn, es war ihre logische Schlussfolgerung, der gesamte Planet kapitalistisch ist, dann müsste eigentlich das System zusammenbrechen. Also was sie da eigentlich gemacht hat, ist eine deterministische Zusammenbruchstheorie, die sie da entwickelt hat, die so nicht eingetreten ist. Also heute ist vielleicht gerade mal noch Nordkorea wirklich außerhalb des Kapitalismus, glaube, aber das macht das Kraut nicht fett. Und da müsste eigentlich nach Luxemburgs Theorie der Kapitalismus zusammenbrechen. Vielleicht tut er das ja in den nächsten 10 Jahren, dann hat sie recht gehabt. Mir scheint es aber nicht so zu sein. Was nun Proudhon betrifft, also das ist, was der da, was, das ist wirklich, natürlich gibt es diese berühmte Parole, Eigentum ist Diebstahl, die er da mal, ja, letzter Punkt, Eigentum ist Diebstahl, ja natürlich, aber er hat dann in den folgenden Jahren das immer ein Hin und Her, es ist Diebstahl, aber es ist auch positiv, er bekennt sich 1848 zum Laissez-faire-Prinzip, und was er immer hat, worum es ihm immer geht, ist Geld, Bargeld und Zins, das sei ein Werkzeug der Spekulation, eine Fessel für die Freiheit, das sei, würde den Schmarotzer begünstigen, Geld ist das Hemmnis, wenn man auf Bargeld verzichtet und den Zins beseitigt durch seine Tauschbank, dann hätte man eine Gesellschaft, wo alle Proletarier zu selbstständigen Handwerkern und kleinen Kapitalisten werden, und fortan würden die Produzenten untereinander zum Selbstkostenpreis tauschen. Das war seine Utopie, und das ist natürlich wirklich eine rückwärtsgewandte Geschichte, und Bookchin hat nicht umsonst zu Proudhon gesagt, dass er eigentlich über den Tellerrand des Provinzlers nie hinausgeblickt hat und nie begriffen hat, dass es sowas wie moderne Industrie gibt. Ich könnte jetzt hier noch viel aus Proudhon vorlesen, aber da wird der Gregor einschreiten. Wer will, kann es nochmal in meinem Buch nachlesen. Da habe ich diese ökonomischen Vorstellungen von Proudhon nochmal in ihrer zeitlichen Entwicklung nachgezogen. Ich möchte einen letzten Satz sagen. Indem Proudhon so tut, als gäbe es auf der einen Seite den ehrlichen Arbeitsmann, den ehrlichen Handwerker, den ehrlichen Unternehmer und auf der anderen Seite den bösen Spekulanten und Wucherer, und nicht umsonst ist er Antisemit, nimmt er eigentlich die Parole der Nationalsozialisten, die auch unterschieden haben zwischen dem raffenden jüdischen und dem schaffenden arischen Kapital, diese Parole nimmt er da eigentlich vorweg. Okay, wir haben jetzt 2 Menschen, die in der Schlange stehen. Vielleicht, bevor du wieder drankommst, schauen wir vielleicht erstmal, ob das die noch nicht drangekommen sind, drankommen. Wir sammeln jetzt mal 3 und dann gibt es bestimmt noch eine Runde. Okay, wir haben jetzt. Aber du kannst auf jeden Fall dazu. Der Punkt ist nur, vielleicht, okay. Gut, ich denke, wir haben jetzt sehr viel gehört über die Gründe des Scheiterns der Linken, historisch gesehen, die fundiert werden theoretisch. Einerseits wird Lenin dafür verantwortlich gemacht, andererseits werden äußere Umstände wie Fordismus und den Wandel, den die Arbeiterklasse durchgemacht hat, zitiert. Ich will mich in meiner Frage konzentrieren auf das konkrete Scheitern und die Rolle der realen Kämpfe in der Linken selbst, welche Bedeutung die im Zusammenhang dieses Scheiterns spielen. Und zwar haben wir nach der Oktoberrevolution und speziell auch in der Revolution in Deutschland die Situation, dass wir einen Bürgerkrieg zwischen Linken haben. Wir haben die Situation, dass Marxisten, Anarchisten, Marxisten unter Marxisten sich gegenseitig mit der Waffe in der Hand bekämpfen. In Russland haben wir die Situation, dass speziell Lenin sich sehr vehement, um die Revolution überhaupt machen zu können, gegen die Menschewiki durchgesetzt hat mit seiner bolschewistischen Partei. In Deutschland haben wir die Situation, dass der rechte Teil der SPD sich durchgesetzt hat. Nun möchte ich fragen, welche Rolle diese realen Kämpfe innerhalb der Linken spielen für das Scheitern der Weltrevolution. Danke. Okay. Erstens wollte ich sagen, wenn eine Frau reden hören will, dann kann sie auch selber reden. Ja. Du kannst dich gerne in die Schlange stellen. Also, okay. Ja, mir geht es eigentlich darum, noch weitere Unterscheidungen zwischen dem kollektiven Anarchismus und dem marxischen Sozialismus. Und zwar schien mir jetzt sehr das Beispiel auf die Sowjetunion bezogen. Und mir geht es eigentlich darum, eher vielleicht auf das Beispiel zurückzuziehen, wo es mal nicht so falsch gelaufen ist, in Anführungszeichen, und zwar in der Pariser Kommune. Und da einfach eine ganz simple Frage, welche Eigenschaften des Anarchismus dort gewonnen haben, welche Eigenschaften des Sozialismus dort gewonnen haben und ob sich diese Eigenschaften wiederholen ließen. Ja, also es sind jetzt ganz viele Sachen angesprochen worden. Das eine ist, wenn man Proudhons Eigentumstheorie verstehen will, dann muss man sich erstmal klar werden über den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum und zwischen selbstgenutzten und fremdgenutzten Eigentum. All diese Begriffe verschwimmen in der marxistischen Eigentumstheorie, weshalb die marxistische Eigentumstheorie oder das marxistische Eigentum eben auch gescheitert ist oder der Sozialismus unter anderem an den marxistischen Eigentumsverhältnissen auch gescheitert ist. Zum einen. Das andere ist, ich muss es nochmal ganz klar sagen, zweiter Band des Kapitals. Auf diesem zweiten Band des Kapitals basiert die Idee der Planwirtschaft. Marx hat, da stimme ich zu, keine sozialistische Ökonomie entwickelt. Aber aus dem zweiten Band des Kapitals ist die Idee der Planwirtschaft direkt folgerichtig abgeleitet worden, also von den Marxisten folgerichtig, und sie hat sich nicht bewährt. Und deshalb ist meine dringende Bitte, die ökonomische Theorie des Marxismus endlich einmal ernsthaft auseinanderzunehmen und nicht irgendwie, ich habe ja nicht die Zeit, auf die Werttheorie einzugehen, in diffusen Begriffen rumzueiern. Ich wette, die wenigsten der hier Anwesenden haben Marx wirklich gelesen. Wer ihn gelesen hat, ich wette, wir kämen in eine uferlose Diskussion und es gäbe ein absolutes Wirrwarr über marxistische Begriffe. Ich bitte also dringend darum, oder ich würde es begrüßen, wenn es ein Interesse, ein ernsthaftes, ideologiefreies Interesse gibt, ökonomisch über Marxismus und Anarchismus zu diskutieren. Weil, da stimme ich Marx zu, die Grundlage einer Gesellschaft ist die Ökonomie. Und der Sozialismus ist an der Ökonomie gescheitert und die geht auf Marx' Analyse zurück, die unvollständig ist. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Wer dazu was lesen will, es gibt unter anderem ein Buch von André Steiner, ganz preiswert in der Landeszentrale für politische Bildung zu erwerben. Da analysiert André Steiner die Ökonomie der DDR und weist nach, dass sie, weil sie der marxistischen Theorie folgen wollte, gescheitert ist. Sie ist immer hat sozusagen ideologisch versucht, die sozialistischen Eigentumsverhältnisse, die sozialistischen Produktionsverhältnisse umzusetzen und ist genau daran gescheitert. Ich plädiere einfach dafür, das mal zur Kenntnis zu nehmen und dann den Anarchismus vielleicht. Ich teile das, die Kritik an Proudhon und an all den anderen Anarchisten, aber Marx war genauso kein Säulenheiliger, Marx war genauso Antisemitist und so weiter und so fort. Einfach hier ein bisschen ideologiefreier auf den Kern der Dinge zu kommen und nicht endlos über Organisationsfragen und wer wem wann verraten und verkauft und welche politischen Organisationen gegründet hat. Das ist nebensächlich. Ökonomie ist der Kern der Gesellschaft. Okay. Okay, ich denke, wir schließen jetzt erstmal kurz die Runde und machen eine Antwortrunde, weil es wieder sehr viel war. Vielleicht an die Referenten, auch weil das viel war, aber weil wir in der Zeit fortgeschritten sind und ich noch ein paar Menschen sehe, die gerne Fragen stellen würden, wenn ihr euch in euren Antworten bitte kurz fassen könntet. Ich sehe mich jetzt auch als Anarchist ein bisschen gezwungen, etwas zu DDR und zu Ökonomie zu sagen, also und zur Planwirtschaft, weil da mein geschichtliches Verständnis ein etwas anderes ist. Ich mag mich irren, aber ich hatte immer in Erinnerung, dass die Planwirtschaft resultiert aus der deutschen Kriegswirtschaft. Während der deutschen Kriegswirtschaft in 4 Jahren ist eine Planwirtschaft entwickelt worden. Die deutsche Sozialdemokratie hat diese Planwirtschaft schon als Kriegssozialismus bezeichnet und war und ging sogar so weit, von Volksgemeinschaft zu reden und von einem nationalen Sozialismus, der danach kommt, sehr schön nachzulesen in einem Buch von Willy Huhn, Der Etatismus der Sozialdemokratie, der sehr schöne Zitate von heute unbekannten Sozialdemokraten, die aber damals eine Rolle gespielt haben, diese Begeisterung, was leider damit zu tun hat, dass es in der Sozialdemokratie es zu viel Lasalle gab und zu wenig Marx, wenn ich mal das so sagen darf. Und leider auch Lenin ein Faible für Lasalle und das Preußentum hatte, was das nächste Problem ist. Und genau Lenin sehr genau geguckt hat auf die Planwirtschaft, auf die Kriegswirtschaft. Und da leider, so, das ist immer meine Auffassung gewesen, da seine unsägliches Wirtschaftskonzept her hat. Zu DDR und Ökonomie und Scheitern, also es gab leider keine sozialistischen Produktionsverhältnisse. Das ist genau das Problem und auch die DDR war nun zum Scheitern der DDR. Ich würde sagen, die DDR konnte noch so einigermaßen mithalten, solange es das starre fordistische Regime gab, weil das passte auch zu dem starren autoritären Regime der Staaten. Aber mit der Globalisierung, mit dem Aufkommen des Neoliberalismus, waren die osteuropäischen Staaten einfach weg. Sie konnten nicht mehr konkurrieren. Und genau darum ging es ja. Wenn in der DDR zum Beispiel innerhalb der Eiproduktion und eine Ostmark investiert wurde, um ein Westpfennig zu verdienen, dann hat das nichts mit sozialistischer Produktionsweise, nichts mit sozialistischer Ökonomie zu tun, sondern ist eine Art Selbstmordökonomie. Und genau so hat die DDR in sehr vielen Gebieten agiert. Erdbeeren für Erdbeerfleischproduktion für den deutschen Markt, nur um an Devisen ranzukommen. Und so funktioniert keine Ökonomie und sie hat nie versucht, irgendeine sozialistische Produktionsweise aufzubauen. Das hat ja die Sowjetunion ja auch nicht versucht. Zu das, was so Weltrevolution und Pariser Kommune, die Frage, da muss ich ehrlich sagen, da fühle ich mich absolut überfordert. Also weil die Frage, warum, also es gibt viele Ursachen, warum die Pariser Kommune gescheitert ist, was daran gut oder schlecht war, das wäre eine genaue Analyse wert, was war daran anarchistisch oder auch nicht, auch das ist ja sehr schwierig, weil es ja doch auch eher von der Bevölkerung ausging, die das gemacht hat und anarchistische oder marxistische gar nicht so sehr die Protagonisten davon waren. Eine bekannte Person wie Louis Michel ist auch erst in Folge der Pariser Kommune zur Anarchistin geworden und hat eher als Feministin in der Kommune agiert und weniger als Anarchistin, sondern es ist sie erst danach geworden. Somit ist es auch sehr schwierig. Es ist sicherlich sinnvoll, aus anarchistischer bzw. marxistischer Perspektive die Pariser Kommune zu analysieren, was ist dort gut oder schlecht gelaufen, aber irgendetwas der einen oder der anderen Richtung zuzuordnen, finde ich mir gewagt. Und warum die realen Kämpfe? Ja, die führen wir hier gerade aufs Podium auch aus, aber ohne Waffen. Wir sind doch ganz gut. Und das ist auch notwendig. Vielleicht können die anderen beiden noch eingehen. Ja, also zur Frage, inwiefern die Kämpfe innerhalb der Linken die Weltrevolution verhindert haben, muss ich gestehen, das ist eine sehr große Frage und ich glaube nicht, dass die Kämpfe innerhalb der Linken die Weltrevolution verhindert haben, sondern die Kämpfe innerhalb der Linken sind ein Ausdruck der Widersprüchlichkeit und wahrscheinlich auch der Kräfteverhältnisse, die in der Welt herrschen und geherrscht haben. Die Kämpfe innerhalb der Linken sind Produkt genau der Schwäche oder der Widersprüche, die es in der Linken gegeben hat und die es vor allem in den Kräfteverhältnissen mit der gegnerischen Klasse gegeben hat. Und ich glaube, das ist eher ein Hinweis darauf, warum es diese Kämpfe gegeben hat. Ich glaube, die Kämpfe selber sind ein Symptom, aber keine Ursache. Bezogen auf die Pariser Kommune, ich glaube, das ist relativ wichtig zu erwähnen und da schließt sich vielleicht der Kreis wieder, dass sowohl Lenin in Anschluss an Marx und auch Engels sich sehr intensiv mit der Pariser Kommune beschäftigt haben und viele Konzepte der frühen Sowjetunion, also Rätekonzepte, letztlich imperatives Mandat und so weiter, im Prinzip auf die Interpretation der Pariser Kommune durch Marx und Engels zurückgegangen sind. Also insofern ist, denke ich, die Pariser Kommune für die Theoriebildung des Marxismus bezogen auf, wie könnte eine alternative Gesellschaft an Punkten aussehen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, bezogen auf den Hinweis, dass man die politische Ökonomie des Marxismus weiterentwickeln muss, klar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Marx sich durch einen sehr unscharfen und beliebigen Begriffsapparat auszeichnet. Er zeichnet sich bestimmt durch einen sehr umfangreichen und von unserem normalen Denken unterschiedlichen Begriffsapparat aus. Aber bezogen auf die Ökonomie würde ich auch sagen, dass sowohl die Sowjetunion als auch die DDR eben zunächst mal Mangelwirtschaften waren. Ja, und auch Lenins Konzept bezogen auf Staatskapitalismus oder man wartete auf die Revolution in Westeuropa, das ist durchaus richtig. Und als diese Revolutionen ausblieben, ist eine Reaktion von Lenin die NEP gewesen. Und also Stalin ist da bestimmt in der Ahnenfolge bestimmt einen Schritt später oder vielleicht sogar zwei Schritte später. Aber die Geschichte der Sowjetunion, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ist meinem Eindruck nach immer eine Reaktion auf das Scheitern. Und die Sowjetunion ist und war immer im Prinzip eine Mangelwirtschaft. Und das hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass es ein Land ist, wo nach der marxistischen Lesart eine Revolution, schon gar keine proletarische, wahrscheinlich hätte gar nicht stattfinden können. Ja, aber manchmal ist Geschichte eben nicht so. Ja, ganz kurz zu zwei Punkten. Pariser Kommune. Also die Pariser Kommune hat bekanntlich nur wenige Wochen existiert. Insofern ist es sehr spekulativ. Die waren von Anfang an damit beschäftigt, sich militärisch zu verteidigen. Was es für die weitere Diskussion interessant macht, es ist zweierlei. Erstens, Marx hat aufgrund der Kommune und der Erfahrungen nochmal seine Vorstellung vom Staat meiner Meinung nach grundlegend umgekrempelt und sich eigentlich anarchistischen Positionen angenähert, weil er ausdrücklich sagt, die Pariser Kommune zeigt, dass man den Staatsapparat nicht übernehmen, sondern dass man ihn zerschlagen muss und dass man neue politische Strukturen, da könnten wir jetzt heute Räte sagen, an seine Stelle setzen muss. Also da nähert er sich eigentlich dem Anarchismus an und für Lenin ist dann hinterher das Problem in Staat und Revolution, dass er mit diesem blöden Text von Marx blöd jetzt aus seiner Situation irgendwie umgehen muss und irgendwie begründen muss, warum man jetzt doch wieder einen neuen Staatsapparat aufbaut. Und eine Konsequenz aus der Pariser Kommune war ja auch immer, wir dürfen nicht verlieren, wir dürfen nicht militärisch geschlagen werden und deswegen brauchen wir die starke zentralistische leninistische Partei als das Kampfinstrument, um zu siegen. Das war sozusagen die Konsequenz, die der Leninismus daraus gezogen hat. Die zweite Frage, Kämpfe innerhalb der Linken. Also da muss ich sagen, da sollten wir mal uns ein bisschen davon abgehen, sondern eher mal versuchen, die materiellen Verhältnisse, die dahinterstehen, zu analysieren. Es bringt nichts, die Sozialdemokratie auf immer und ewig als die großen Verräter zu brandmarken, sondern meiner Meinung nach ist die Entwicklung in Deutschland und in Russland, du hast das jetzt so beispielhaft gebracht, einfach die, dass in Deutschland natürlich die Arbeiterklasse auch aufgrund ihrer starken Gewerkschaften und Sozialdemokratie schon vor 1914 eine relative, aber spürbare Steigerung ihrer materiellen Lebensverhältnisse erfahren hat. Es hatte materielle Gründe, warum sich ein Großteil der deutschen Arbeiterklasse und als politischer Ausdruck davon die Sozialdemokratie sich in das bürgerliche System hat integrieren lassen. Manchmal ist es ganz simpel, das Sein, bestimmtes Bewusstsein gilt manchmal wie ein mathematisches Gesetz. In Russland andersrum, dort gab es diese Erfolge nicht, dort waren die Leute ausgepowert und ausgehungert und hatten auch keine Aussicht drauf, jemals also auch unter diesem autokratischen System, es gab ja die erste russische Revolution schon 1905, jemals auf diesem Weg voranzukommen. Und deswegen, glaube ich, hatten die Bolschewiki einfach die Möglichkeit, auch sozusagen von der sozialen Basis her einen gewissen Anhang in der Arbeiterklasse zu bekommen, den es in Deutschland für eine radikale Linke 1918, 1919 gar nicht gegeben hat. Und nicht umsonst hat jemand wie Rosa Luxemburg eigentlich diese Aufstände alle, an dem, wo sie selber dabei ums Leben kam, eigentlich abgelehnt, weil sie nicht davon ausgegangen ist, dass das einen Erfolg haben kann. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt die letzte Fragerunde machen, es sei denn, es gibt noch unglaubliches Redebedürfnis von eurer Seite. Und an die Referenten, wenn ihr vielleicht die Antworten auf diese Fragen auch gleich so inkorporieren einbinden könntet, dass ihr ein Abschlussstatement daraus macht. Und bevor die Letzten auch gehen, die Referenten und wir und ihr seid auch herzlich eingeladen, wollen danach noch auf ein Bierchen oder zwei uns in der Volkswirtschaft treffen, eine Kneipe hier um die Ecke, und wenn die zu voll ist, eventuell woanders hingehen, da können wir uns einfach vor der Tür draußen versammeln und dann noch gemeinsam den Abend so ausklingen lassen. Aber jetzt an die letzten Fragen. Ja, es wurde jetzt eigentlich auch schon sehr viel dazu gesagt und ich will mich auch nicht wiederholen. Ich wollte eigentlich nur noch mal die Frage werfen, vor allem an Jürgen und Peter, nach der Frage der Staatsgewalt. Du hast jetzt auch gerade schon die Pariser Kommune sehr lange thematisiert. Die Frage wäre, wie inwieweit mit dem Anwachsen von einer politischen Massenbewegung neue Probleme auftauchen, die neue Formen von politischer Praxis erfordern, die neue Formen von Bewusstsein erfordern, und inwieweit eine Massenbewegung mit dem schier übermächtigen Gegner des bürgerlichen bzw. faschistischen Staates umgehen kann. Als Daten werden natürlich die Juni-Insurrektion 1848, die Pariser Kommune ist angesprochen worden, 1917 der Faschismus und Nationalsozialismus und so weiter. Das sind Fragen, wo ich den Eindruck hatte, dass von Seiten Peter und Jürgen jetzt bis auf die letzte Runde eben noch nichts sehr Konkretes gekommen ist. Und, ja. Ich habe nur eine knappe Frage. Wie stellt sich der Anarchismus irgendwie politische Aufklärungsarbeit vor? Die muss ja auch irgendwie organisiert werden, und deshalb ist die Frage, also irgendwie muss man ja doch organisieren. Also man kann ja nicht sagen, gut, man lässt einfach alles nur dem Spontanismus über, so, dann kann man auch keine längerfristige irgendwie Änderung oder sowas bewirken. Und wie wird denn quasi der Anarchismus jetzt mit dieser Frage umgehen von politischer Bildung und auch Organisation, die auch irgendwie längerfristig ist und nicht einfach immer nur phasenweise, wie bei Occupy oder so, dann halt mal da ist, aber dann halt im Endeffekt dann auch, wie du das auch vorhin angesprochen hast, keine längerfristige historische Erfahrung akkumulieren kann. Also diese Frage, dass man irgendwie auch aus seinen eigenen Fehlern und aus dem eigenen Scheitern auch lernt, muss ja irgendwie auch organisatorisch irgendwie, es braucht eine organisatorische Basis und ein Fundament dafür. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann sehe ich auch nicht, wie man jemals sozusagen irgendwie politische Änderungen im Sinne der Emanzipation irgendwie voranbringen könnte, wenn man darauf einfach komplett verzichtet. Ich komme nochmal auf die Ökonomie und muss Henning recht geben. Der Sozialismus war eine Mangelwirtschaft, aber die Ursache dafür ist eben genau, dass... Kannst du ins Mikro reden? Also, ich gebe Henning recht, der Sozialismus war eine Mangelwirtschaft und ist natürlich auch daran gescheitert. Aber auch hier sehe ich wieder ökonomische Probleme, und zwar Verteilungsprobleme. Das hat eben die marxistische Theorie überhaupt nicht erkannt, dass das Problem des Kapitalismus nicht nur allein in der Produktionssphäre, also in der Organisation von Produktion liegt, sondern eben auch in den Verteilungsstrukturen. Und es würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, und auch das Scheitern auf den internationalen Märkten liegt wieder an ökonomischen Problemen, die vor allem mit Geldbewertung zu tun haben. Kannst du das bitte vielleicht ganz, ganz kurz pointiert fassen, genau, als ganz, Frage vielleicht ich weiß, direkt? Ganz kurz, ja. Weil es ja um zentrale Fragen geht, fasse ich mich ganz kurz. Ja, bitte. Konkurrenz auf den Weltmärkten. Der Sozialismus verfügte durchaus über Spitzentechnologie, Stichwort Weltraumtechnologie, aber auch in der DDR gab es eine Reihe Spitzentechnologien, wo die DDR weltführend war. Warum ist sie trotzdem gescheitert? Weil Währungen eben auch politisch bewertet werden und nicht allein ökonomisch. Wenn ihr euch an die Wende erinnert, vor der Wende, ich will ja nur mal ganz kurz versuchen, also das ökonomische Denken, die ökonomische Blockade Kannst du es bitte mit das Mikrofon wieder abgeben? Ich denke, wir haben aus deinen ersten beiden Statements, glaube ich, die Krux deines Arguments schon herausbekommen. Insofern würde ich auch die Referenten bitten, auf die ersten beiden Einträge. Nur ganz kurz noch zu der Währungsfrage. Also um deutlich zu machen, dass Währungsbewertung etwas Politisches ist. Zwei Sätze. Bevor die Wende in Sicht war, stand die DDR-Mark 1 zu 10 gegenüber der Westmark. Als die Währungsreform in Aussicht war, änderte sich der Kurs in kurzer Zeit, ohne dass sich die ökonomischen Verhältnisse, ohne dass sich die Produktionsverhältnisse in der DDR veränderten. Am Ende hatten wir einen bedingten Umtauschkurs von 1 zu 1. Okay, das worauf will ich hinaus? Das waren jetzt mehr als zwei Sätze. Das reicht jetzt. Danke. Entschuldigung, ich merke, es ist offensichtlich kein Potenzial da, auf meine Dinge zu antworten, deshalb wird es abgewürgt. Doch, es gab schon zwei lange Antwortrunden darauf, deswegen bitte ich jetzt auch die Referenten, nur auf die ersten beiden Statements einzugehen und daraus auch ihre Abschlussstatements zu machen, in einer Reihenfolge, wie Sie sich das wünschen. Wir haben eigenes. Möchte ich erstmal auf das eingehen, was an mich persönlich gefragt worden ist, zu dem Organisationsprinzip. Also immerhin, es gibt anarchistische Organisationen, die auch relativ alt sind. Es gab große Organisationen wie die CNT mit Spitzenzeiten von 1,5 Millionen Mitglieder. Wir haben in Deutschland, gibt es seit 1977 die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, die Freie Arbeiterunion. Es gibt seit Anfang der 70er Jahre die Graswurzelrevolution, die Zeitung, eine gewaltfreie anarchistische Bewegung. Es gibt Versuche mit der Föderation deutschsprachiger Anarchisten und Anarchistinnen Organisationsstrukturen auch zu haben. Also Anarchist sein heißt nicht grundsätzlich organisations- und organisierungsfeindlich. Es kommt dann immer auf die Frage der Art und Weise der Organisierung und für welchen Zweck und wozu. Gerade in vielen Ländern gibt es ja anarcho-syndikalistische Gewerkschaften. In anderen Ländern sind sie größer als jetzt gerade vielleicht in Deutschland, wo es diese Tradition nicht gibt. Das Informieren hat immer, glaube ich, eine zentrale Rolle gespielt. Nicht ohne Grund waren viele Anarchisten Drucker. Das kommt nicht von ungefähr. Zeitungen machen, Bücher machen, Veranstaltungen machen. Eine zentrale Grundlage. Und natürlich, wie gesagt, geht es auch um Längerfristigkeiten. Und wie gesagt, es gibt Gewerkschaften, die sind schon auch von Anfang des 20. Jahrhunderts und die gibt es immer noch. Dann war noch auf die Ökonomie der DDR, da möchte ich eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen, weil ich halte sie nicht für sozialistisch, sondern für staatskapitalistisch, die in bestimmten Konkurrenz, wenn man schon von Währungskonkurrenz und Weltmarkt redet, drückt es ja auch aus, dass es eine kapitalistische Ökonomie ist, die in Konkurrenz zu anderen Ökonomien steht und die Frage und deswegen daraus resultiert ganz viel Währungsprobleme, Rohstoffprobleme, andere Probleme. Das muss man auch dann unter den Bedingungen von Fordismus, Globalisierung und Neoliberalismus analysieren. Man kann zum Beispiel sagen, dass diese Enteignungswelle 1972-73 schon der erste Ausdruck der Krise der DDR war, dass es hier gar nicht um ideologische Enteignung ging, wir wollen jetzt Privatunternehmen enteignen, sondern dass der Staat wieder Kapital braucht, um überhaupt zu existieren mit der Krise des Fordismuses. Also man könnte das ganz weit und anders müsste man das analysieren. Dafür ist hier echt einfach nicht der Raum und der Platz so da, das wirklich zu analysieren, was wirklich in den osteuropäischen Staaten ökonomisch passiert ist und wie man das einzuordnen hat. Wir sollten ja so ein Abschlussstatement draus machen. Für mich bleibt es dabei, es geht darum halt, dass bestimmte Strömungen des Anarchismus und Marxismus müssen aufeinander zugehen. Man muss voneinander bestimmte Erfahrungen austauschen, zugehen. Denn nur gemeinsam sind bestimmte Kämpfe möglich. Nur gemeinsam kann man weiterkommen. Aber es gibt da sicherlich bei jedem irgendwelche Grenzen, mit wem er nicht kann. So, und die sind vielleicht auch hier an dem Tisch bei den Leuten unterschiedlich. Und das ist auch ganz normal so. und das ist auch richtig so und das ist auch okay so, aber der Glaube daran, dass das ist für mich die Erkenntnis aus auch über 30 Jahren Politik, es wird nicht eine politische Strömung alleine wird's reißen und das muss einem ganz klar sein. Vor allen Dingen da diese, wenn wir Anarchismus und Marxismus haben, dass das ja noch Unmengen Unterströmungen gibt, die sich da teilweise ja, wie wir ja wissen, auch nicht grün sind. Und da gilt es, dass die zusammenarbeiten können, das zumindest auch tun sollten. Ja, ich glaube, es war ja häufiger die Rede davon, dass wir uns unserer eigenen Geschichte bewusst werden sollten. Und ich denke, eine Teil der Geschichte, dazu gehört auch die Geschichte der real existierenden sozialistischen Staaten. Und auch da gilt es zu unterscheiden zwischen der Sowjetunion auf der einen Seite, also Ländern wie der DDR oder der Tschechoslowakei auf der anderen. Und ich denke, es lohnt sich wirklich, sich die Geschichte dieser Länder nach 1945 im Detail mal anzuschauen und sich auch im Detail die Funktionsmechanismen der Ökonomie dort anzuschauen, weil ich denke, manchen von euch würden Dinge auffallen, die ihr euch wahrscheinlich nicht hättet vorstellen können, welche Dinge da funktioniert haben oder angedacht worden sind und aus bestimmten Gründen, nämlich des Mangels und auch der politischen Einbindung, nie realisiert werden konnten. Auch die Versuche, Demokratie in den Betrieben zu realisieren. Ich denke, die Geschichte dieser Länder ist nicht so eindimensional, wie sie wahrscheinlich hier zum bisschen rüberkam. Und ich glaube, es ist allemal wert, sich mit dieser Geschichte genauso zu beschäftigen, wie man sich mit der Geschichte der autonomen Bewegung oder was auch immer beschäftigt. Nächster Punkt. Ich denke, was ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist, und es ist immer wieder die Rede von ganz vielen linken Strömungen, und dieser Ausdruck ist auch immer ein Ausdruck der Schwäche. Und das, was ich ganz am Anfang versucht habe, ein bisschen zu erläutern, dass gerade in den Ländern der Metropolen und nochmal spezifischer in den Ländern von Kerneuropa die Linke eine sehr spezifische Struktur hat und meinem Eindruck nach auch keinen Ansatz von in irgendeiner Form Geschichtsmächtigkeit hat. Und ich glaube, die wechselseitige Diskussion um die Strömung XYZ ist, glaube ich, ein Ausdruck dieser Schwäche. Weil wenn wir geschichtsmächtig wären, hätten wir heute Abend wahrscheinlich viel mehr konkreter über konkrete Aktionen, konkrete Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert, weil das ist heute Abend ganz augenscheinlich sehr, sehr schwach gewesen. Und zwar aus nachvollziehbaren Gründen sehr schwach gewesen, nämlich die Frage der Perspektive. Ja, ich wollte zu zwei Punkten noch was sagen. Meine Hauptkritik am sogenannten real existierenden Sozialismus ist die, dass es sich um Diktaturen handelte. Um autoritäre Diktaturen. Natürlich gab es Unterschiede in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Zeiten. Stalin kann man nicht mit Honecker in einen Topf schmeißen. Aber mein Hauptkritikpunkt ist, es waren autoritäre politische Systeme. Was die Ökonomie betrifft, finde ich, müsste man es wirklich sehr differenziert betrachten. In gewisser Hinsicht sind diese Systeme nämlich Erfolgsgeschichten. Wenn wir uns anschauen, wie es heute den Leuten in Ungarn geht und es damit vergleichen, wie es denen in den 80er Jahren noch gegangen ist, muss man sagen, es war offensichtlich besser. Und ich glaube, dass Kuba, wenn der Kapitalismus dort wieder Einzug hält, dass es dort den meisten Leuten auch schlechter gehen wird, als es ihnen jetzt geht. Also dieser Punkt ist, den müsste man wirklich sehr differenziert diskutieren. Und zu behaupten, dass der Realsozialismus gescheitert sei, weil man aus den Reproduktionsschemata des zweiten Bandes des Kapitals eine sozialistische Ökonomie abgeleitet hat, also das ist wirklich putzig. Anders kann man es gar nicht sagen. Der entscheidende Punkt ist natürlich die Differenz zwischen kapitalistischen Zentren und Peripheriestaaten. Und diesen Rückstand konnten sie nie aufholen. Das ist der entscheidende Punkt und den wird auch heute niemand aufholen. Auch Venezuela wird am Ende oder irgendwelche anderen Versuche, die es da gibt, werden am Ende scheitern. Wenn es in den Zentren des Kapitalismus nicht zu grundlegenden Veränderungen kommt, dann sind alle Revolutionen, die in peripheren Ländern sich durchsetzen, am Ende zum Scheitern verurteilt. Das ist das, was Marx am Ende des 19. Jahrhunderts gesagt hat und womit er meiner Meinung nach recht hatte. Zweiter Punkt, Massenbewegung. Ja, wenn wir Massenbewegungen haben, dann werden wir wieder mit all den Fragen konfrontiert werden, mit denen sich die Linke in den vergangenen 200 Jahren auch rumgeschlagen hat. Wie organisieren wir uns? Wie demokratisch kann es sein? Sind wir ungeschützt gegenüber Repression, wenn wir uns nicht selber autoritäre Strukturen geben? Und so weiter und so weiter. Man kann das doch bei Occupy und in der globalisierungskritischen Bewegung doch sehen. Da gibt es die verschiedenen Strömungen, all diese Ansätze. Da gibt es diesen ganzen autoritären Sumpf, die alle zum Beispiel meinen, die kapitalistischen Schwellenländer wie Indien, Brasilien, China, Russland, das seien Hoffnungsträger. Ja, oder Antonio Negri, der dann selbst die EU als deutsch beherrschtes Imperium als Multitüd gegen die Amerikaner in Stellung bringen will. Also alle diese autoritären, etatistischen Ansätze gibt's doch. Meiner Meinung nach zeigt die Geschichte eins, dass diese Modelle alle zum Scheitern verurteilt sind. Man kann vielleicht die politische Macht erringen, man kann vielleicht sich verteidigen, was viel ist, und wenn man Gefahr läuft, einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Das ist die Erfahrung der von Rosa Luxemburg, Liebknecht, der Münchner Räterepublik. Dann kann es natürlich, dann ist es schon ein wichtiger Aspekt. Aber letztendlich führt es in Diktaturen und nicht in die Befreiung. Deswegen ist für mich, deswegen habe ich das gesagt, auch die anarchistische Staatskritik ist ja theoretisch eher dünn. Also wenn ich jetzt Paschukanis, Gramsci, Pulanzas, Johannes Agnoli so lese, da ist ja theoretisch viel mehr drin. Aber die Anarchisten hatten mit ihrer sehr emotionalen, voluntaristischen Haltung, mit ihren Warnungen am Ende des 19. Jahrhunderts einfach historisch recht. Und deswegen denke ich, wir sollten bei Organisierung wirklich auf dezentrale, basisdemokratische Strukturen setzen, verbindlich, transparent, nicht so ein Quatsch, aber auch wie Konsensprinzip und Versammlungsdemokratie, das führt zu nichts. Und natürlich, ja, wir werden das Problem haben, dass wir der Repression ausgesetzt sind und wie die historischen Vorläufer daran vielleicht scheitern. Aber ich denke, es ist die einzige Möglichkeit, um tatsächlich zu einer Emanzipation zu kommen. Okay, vielen Dank. Ich danke auch euch, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und coole und interessante Beiträge hattet. Vielleicht, wo ist die Teilnehmerinnenliste der Rosa-Luxemburg-Stiftung? Geht die noch rum? Ist sie irgendwo angekommen oder? Okay. Und ansonsten, wie gesagt, wir würden uns dann gleich so versammeln und vielleicht noch ein bisschen weiterziehen, um in lockerer Runde zu reden. Vielen Dank. Jetzt erstmal eine Zigarette.